Ich habe vor, in zwei Abteilungen mein Referat zu gliedern. Die erste Abteilung wird sich recht kurz, mit falschen Erklärungen zum Thema Rechtsradikalismus beschäftigen, wie sie in der Debatte sind. Das werde ich nur kurz machen, jeweils nur für mich zentrale Argumente anreißen, also keine durchgeführte Kritik leisten. Der zweite Hauptteil ist dann meine Erklärung, wie ich sie in den 5 Thesen angedeutet habe, die Ihnen ja vorliegen. Wobei die ersten 4 Thesen eigentlich das Zentrum sind, These 5 ist eigentlich nur so eine Schlusszusammenfassung. Ich rechne damit, dass ich ungefähr eine Stunde, gute Stunde reden werde. Wer zwischendurch sich einschalten möchte, muss einfach nur Zeichen geben. Zu meinem ersten Teil. Es gab einmal eine Zeit, in welcher das Wort von Max Horkheimer, dass derjenige, der vom Kapitalismus nicht reden will, auch beim Thema Faschismus gefälligst zu schweigen habe, in der wissenschaftlichen Debatte in Westdeutschland Gewicht hatte. Die Behauptung, die Horkheimer da aufgestellt hat, ist nichts anderes, als dass aus der politischen Ökonomie des Kapitalismus mitsamt ihrem ideellen Gesamtkapitalisten, dem bürgerlichen, in diesem Fall demokratischen Staat, faschistische Urteile und Taten zu erklären sind. Er hat behauptet, es gebe einen ursächlichen Zusammenhang. Er hat sogar weiter behauptet, Faschismus steht und fällt mit Kapitalismus, also der bürgerlichen Gesellschaft. Diese Debatte, diese These hat heute fast überhaupt kein Gewicht mehr. Allenfalls spielt sie noch eine Außenseiterrolle in der Debatte. Es scheint mir sogar so, als läge der wissenschaftlichen Befassung mit dem Thema Rechtsradikalismus nichts mehr am Herzen, als dieser Behauptung implizit entgegenzutreten und die politische Ökonomie, den demokratischen Kapitalismus, von jedem Verdacht reinzuwaschen, sie selbst könne der Schoß für ausländerfeindlichen Rechtsradikalismus bis Neofaschismus sein. Dabei erleben wir zurzeit bekanntlich eine Phase der Nachkriegszeit in Deutschland, in der so offen wie noch nie zutage tritt, dass diese Republik tatsächlich selbst dieser berühmte Schoß ist. Und es will mir nach wie vor nicht in den Kopf, dass Menschen, gerade Menschen, die ihren Kopf berufsmäßig anstrengen und die tagtäglich miterleben, wie deutsche Asyl- und Ausländerpolitik Ausländer abschiebt, zu diesem Zweck ein Asylgesetz verabschiedet hat, das, ich kann es nur noch mal wiederholen, alle entsprechenden Vorschläge von Republikanern und anderen in den Schatten gestellt hat, dass diese Menschen, die so etwas miterleben, nach wie vor ihre Ausflüchte bei allen möglichen psychologischen und soziologischen Theorien suchen, die eines gemeinsam haben: an dieser Gesellschaft, an diesem demokratischen Kapitalismus kann es auf keinen Fall liegen, wenn hierzulande wieder Skins und organisierte Neofaschisten ein Publikum gewinnen. Die vorherrschenden wissenschaftlichen Erklärungen schaffen es jedoch in vielfältiger Weise, diese Republik aus der Schusslinie zu nehmen. Ich will ein paar davon ansprechen. Zum Beispiel wird uns eingeredet, dass dieser Rechtsradikalismus das Produkt einer jahrhundertelang, über Jahrhunderte hinweg in uns aufgebauten Xenophobie, also einem Hang zum Fremdeln, zur Fremdenfeindlichkeit geschuldet sei. Wie gesagt, eine ethnologische Theorie mit Namen Xenophobie. Eine Theorie, die deswegen die Sache von vornherein nicht trifft, die sie erklären will, weil der ausländerfeindliche Rechtsradikalismus sich gar nicht gegen Menschen, die diesen Rechtsradikalen fremd sind, wendet. Sonst müssten sie ja gegen fremde Deutsche, gegen fremde Menschen, egal welcher Nationalität, einfach nur wegen der Fremdheit vorgehen, was bekanntlich nicht der Fall ist, sondern sie sortieren innerhalb der Fremden nach Ausländern und Inländern. Da kann es sogar vorkommen, dass bekannte, ihnen bekannte Ausländer unter das Verdikt Ausländer rausfallen und ihnen vollkommen fremde Deutsche ein Teil dieser Nation, zu der sie sich zugehörig fühlen und die vor den Ausländern gerettet werden muss, bilden. Also wie gesagt, diese Theorie, deswegen muss man sich mit ihrem Argument, mit ihrer Argumentation auch nicht weiter beschäftigen, trifft die Sache, die sie erklären will, überhaupt nicht. Abgesehen davon halte ich sie auch in ihrer Konstruktion für falsch, aber das halte ich nicht für notwendig, das hier auszubreiten. Die Botschaft dieser Theorie ist klar. Sie heißt, irgendwie können wir xenophob vorstrukturierten Menschen nicht aus unserer Haut. Das ist nun mal so, damit muss man sich gefälligst abfinden. Eine Entschuldigungstheorie par excellence, die Gesellschaft kommt natürlich nicht darin vor. Eine zweite Variante, die noch verbreiteter ist als die Xenophobie-Theorie, macht Anleihen bei der psychologischen Aggressionstheorie. Die Behauptung der Aggressionstheorie, kurz gefasst, heißt, in uns steckt ein aggressiver Trieb. Dieser aggressive Trieb kann, da sind sich dann die Wissenschaftler nicht einig, entweder erworben oder also gelernt oder angeboren sein, spielt aber auch erstmal keine Rolle. Und dieser aggressive Trieb sucht sich nun, wenn er unterdrückt wird, seine Opfer und er findet diese Opfer in Gestalt von Ausländern. Auch hier ist unmittelbar erkennbar, dass diese Theorie gleichfalls gar keine spezifische Erklärung für rechtsradikale Ausländerfeindlichkeit liefert. Warum der aggressive Trieb mal unterstellt, es gäbe so etwas, ich halte es übrigens für eine nicht haltbare Konstruktion, will aber darauf nicht eingehen, es ist in meinen Büchern nachzulesen. Wieso dieser aggressive Trieb, unterstellen wir mal, es gäbe ihn, sich nun ausgerechnet wiederum Ausländer sucht, ist gar nicht einzusehen und es folgt auch gar nicht aus der Logik dieses Triebes. Es gibt dann alle möglichen Zusatzkonstruktionen, auf die ich im Einzelnen nicht eingehen will. Die sind kenntlich als Zusatzkonstruktionen. Warum sucht der Trieb sich Ausländer, wo es dem Trieb selbst, der in sich keine politische Qualität haben soll, sondern pure Aggressivität sein soll, warum sucht er sich Ausländer, wo es ihm doch egal sein kann, wen er sich vorknüpft? Er könnte sich an jedem x-beliebigen Menschen, der ihm gerade über den Weg läuft, der Logik dieser Theorie zufolge genauso auslassen. Also auch hier muss man einfach festhalten und kann damit diese Theorie schon beiseite legen. Dass die Theorie nicht erklärt, was sie erklären soll, sie muss auf Hilfsannahmen zurückgreifen, die Sache aber nicht plausibler machen. Übrigens ist noch zusätzlich zu erwähnen, man muss aufmerken, diese Theorie, die auf Aggressionstheorie rekurriert, reduziert rechtsradikale Ausländerfeindlichkeit auf Gewalttaten. Auf Gewalttaten. Überall dort, Aggression, überall dort, wo die rechtsradikale Ausländerfeindlichkeit nicht als unmittelbare Gewalttat, sondern erst als Sympathie mit Rechtsradikalismus, der auch praktisch wird, daherkommt, fällt sie sowieso nicht drunter. Es wird also eine Scheidung gemacht, die ich von der Sache her auch für höchst gefährlich halte, zwischen der sich praktisch äußernden, dem sich praktisch äußernden Rechtsradikalismus und dem, der im Kopf ist. Bekanntlich ist es ja immer noch so, dass man den falschen Gedanken erstmal im Kopf haben muss, ehe man ihn in die Praxis umsetzt. Was bemerkenswert an dieser Theorie ist, ist, dass sie eigentlich auch wie die erste die jeweiligen ausländerfeindlichen Taten jedes politischen Gehaltes entkleiden. Die Behauptung heißt ja, da ist ein Triebüberdruck, ein Triebstau, wie es dann auch so heißt, Aggressionstriebstau, der muss irgendwie raus. Dass hier Menschen mit Willen und Bewusstsein sich ganz bestimmte andere Menschen zu Feinden erklären und sagen, die sollen raus aus dieser geliebten deutschen Heimat. Dieses politische Urteil wird dabei unterschlagen, spielt dabei keine Rolle. Botschaft auch hier, die armen Triebtäter, diese armen Würstchen, Opfer ihrer angeborenen oder erworbenen Triebstruktur, an der Gesellschaft kann es schon gleich überhaupt nicht liegen. Die dritte Theorie, die ich ansprechen möchte, ist bekannt unter dem Namen Desorientierungstheorie und verknüpft mit solchen Namen wie Heidmeier, also auch Horelmann, Krafeld, Möller, Beck und so weiter. Sie ist eigentlich die durchgesetzteste. Sie ist soziologisch, gilt obendrein als kritisch. Und es gibt keine Debatte im Fernsehen, wo nicht mein Kollege Herr Heidmeier seinen Senf ablassen muss. Die Theorie in Kurzfassung heißt, Rechtsradikalismus ist ein Jugendphänomen. Jugendliche, die wegen ihrer Unreife Orientierung brauchen, Jugendliche, unreif, brauchen Orientierung, werden von der modernen Gesellschaft mit allen möglichen Erscheinungen der Individualisierung im Stich gelassen bei diesen Bedürfnissen nach Orientierung. Es stellt sich Orientierungslosigkeit ein und die führt geradewegs zum Rechtsradikalismus, macht die Jugendlichen anfällig für Rechtsradikalismus. Das ist der theoretische Leitfaden dieser Theorie, auf den kann man die Sache reduzieren, ohne dass man Herrn Heidmeier damit Gewalt antäte. Die darin enthaltene Sachverhaltsbeschreibung, liegt schon neben der Sache, verrät nicht das Interesse an theoretischer Klärung des Sachverhalts, sondern ist von vornherein eine interessierte Zugangsweise, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, die Reduktion der Sache auf ein Jugendphänomen ist überhaupt nicht einzusehen. Es sei denn, man erklärt sämtliche Funktionäre von Republikanern und DVU bis hin zu Schönhuber und Frei zu Berufsjugendlichen. Na bitteschön. Scheint mir aber keine wissenschaftlich hinreichende Erklärungsweise zu sein. Ist kein Jugendphänomen. Dass sich bestimmte Gewalttaten vor allen Dingen von Jugendlichen ausgeübt werden, ist auch nur dann eine zutreffende Sachbeschreibung, wenn man sich klar darüber wird, dass es einen Jugendbegriff voraussetzt, der so von 12 bis 35 reicht. Halte ich auch für problematisch. Also das ist die erste Sache. Die Reduktion auf ein Jugendphänomen ist interessiert, entspricht nicht der Wahrheit. Die zweite, bereits in der Sachverhaltsbeschreibung selbst steckende Fehldiagnose ist das Urteil, Orientierungslosigkeit würde den Kern dieser jugendlichen Gewalttätigkeit gegenüber Ausländern ausmachen. Wieso ist, frage ich mich, wieso ist eigentlich das Urteil, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, dieses politische Urteil dieses sehr kurze, aber prägnante und man weiß, schlagkräftige Urteil. Wieso ist das ein Zeichen für Orientierungslosigkeit? Für fehlende Orientierung, für ein Loch im Kopf? Es ist doch eine Orientierung. Es ist eine neofaschistische, eine rechtsradikale Orientierung. Und nur derjenige kommt darauf, aus daraus eine Orientierungslosigkeit zu machen, der diese rechtsradikale Ausländerfeindlichkeit für eine unerwünschte Orientierung erklärt und jede unerwünschte Orientierung gleichsetzt mit fehlender Orientierung. So einfach machen sich Jugendforscher die Sache und so einfach konstruieren sie sich einen Dreh hin, um sich mit dem politischen Urteil dann nicht mehr befassen zu müssen. All das, was die Jugend, was Rechtsradikale politisch treiben, ihre Ausländerfeindlichkeit, ist ja ein politischer Akt, ist dann nur noch ein Zeichen für eine fehlende Orientierung und das, was der Inhalt ihrer Orientierung ist, fällt raus. Also auch hier in der Sachverhaltsbestimmung bereits zwei ganz empfindliche Mängel, von denen aus man sagen muss, diese Theorie trifft die Sache nicht. Sie kann sie nicht erklären. Sie geht an dem, was man erstmal als Bestandsaufnahme festhalten muss, vorbei. Ich will noch ein weiteres Argument, obwohl man hier schon diese Theorie beiseite legen kann, will ich noch ein weiteres Argument nachtragen, was mir wichtig zu sein scheint, weil diese Theorie ja nun wirklich sehr viel Anhänger hat. Es ist eine Theorie, die auch deswegen gar nicht den Rechtsradikalismus erklären will oder kann, da sind sich die Vertreter selbst nicht im Klaren drüber, weil es eine Anfälligkeitstheorie ist. Eine Anfälligkeitstheorie. Ihrer eigenen Logik nach sagt sie, wir haben herausgefunden, Jugendliche sind für Rechtsradikalismus, den es bereits gibt, aus folgenden Gründen anfällig. Und dann argumentieren sie weiter. Wer aber so argumentiert, der unterstellt, dass wofür Jugendliche anfällig sind, bereits als existentes politisches Phänomen. Und sagt nur, ich gucke jetzt mal nach, warum die Jugendlichen eigentlich dahin tendieren. Warum das, wohin sie tendieren, aber in die Welt kommt, interessiert sie nicht mehr. Genau das wäre aber die Aufgabe einer Erklärung des Rechtsradikalismus. Also Anfälligkeitstheorie in ihrem Kern, die das eigentlich, was sie erklären will, Rechtsradikalismus bereits unterstellt. Eine zirkelhafte Theorie, auch wenn man sie immanent nochmal zu Ende denkt. Übrigens, kleine Anmerkung, auch die zum Teil jetzt wieder aufgelegte Theorie der Frankfurter Schule vom autoritären Charakter ist nichts anderes als eine Anfälligkeitstheorie, mit der sich Faschismus, Neofaschismus nicht erklären lässt. Sie ist in ihrem Kern eine Theorie, die erklären will, ob sie es leistet, ob sie das wenigstens leistet, ist auch eine Frage, die erklären will, warum Menschen den Faschisten hinterherlaufen. Es ist eine psychoanalytische Theorie des Opportunismus, des Massenopportunismus, die aber auch unterstellt, dass es den Faschismus als existente politische Richtung bereits gibt und hier sind Menschen, die haben erstmal nichts damit zu tun und die laufen dem dann hinterher. Also auch das muss man sich klar machen. Ich will auch diese Theorie nicht weiter verhandeln, ich halte sie auch nicht für stimmig, selbst als Anfälligkeitstheorie, aber als Erklärung von Rechtsradikalismus und Faschismus, Neofaschismus, taugt sie nichts. Muss man einfach mal festhalten. Sie unterstellt das, was sie zu erklären vorgibt. Zusammenfassung dieses ersten Teils. Ich erinnere an meine Einleitung über den Max Horkheimer. Alle Theorien, die ich jetzt vorgestellt habe, es gibt noch eine ganze Reihe weiterer. Wer Interesse hat, noch über andere zu diskutieren, soll das einbringen. Das können wir machen. Ich glaube, die meisten kenne ich und kann auch was dazu sagen. Erinnerung an Max Horkheimer. Das hat sich, glaube ich, herausgestellt, Produkt dieser bürgerlichen Gesellschaft, dieses demokratischen Kapitalismus, das behauptet keine Theorie. Im Gegenteil, in der ethnologischen und in der psychologischen, aber auch in den psychoanalytischen Theorien wird immer umgekehrt behauptet, Triebe, die Menschennatur sei da am Werk, aber nichts Gesellschaftliches. Das gilt eingeschränkt auch für die letzte, für die soziologische Theorie von Heidmeier. Denn die letzte, die soziologische Theorie, sagt ja auch nicht, und das soll ja ihr kritischer Touch sein, wenn sie etwas mit Gesellschaft behauptet, die sagt ja auch nicht, der Rechtsradikalismus ist ein Produkt der bürgerlichen Gesellschaft, sondern, aufgepasst, sie sagt, der Rechtsradikalismus ist ein Produkt des Versagens der bürgerlichen Gesellschaft. Und das ist so ungefähr das glatte Gegenteil von dem, was ich behaupten würde. Sie sagt nämlich, das müsste in dieser Gesellschaft nicht so sein, dass aus allen Ecken und Enden wieder Rechtsradikalismus und Neofaschismus hervortritt. Wenn, sagt sie dann mit der deutschen Jugend, nur in dieser Gesellschaft und von den Einrichtungen dieser Gesellschaft und von den Verantwortlichen dieser Gesellschaft mehr Halt und Orientierung gegeben würde, dann ließe sich dieser Schaden auch in der Gesellschaft und mit ihren Mitteln und auf der Grundlage ihrer Zwecke beheben. Bürgerliche Gesellschaft ist die Grundlage dieser Theorie, ist ihrem Prinzip nach in Ordnung, enthält ihrem Prinzip nach die Mittel, mit dem Rechtsradikalismus Herr zu werden, wenn er gegenwärtig in der Weise, wie wir ihn kennen, leider kennen, in Erscheinung tritt, verweist das auf Fehler, Mängel, Versagen von Politikern, von Erziehung und so weiter und so fort. Also, auch sie sagt nicht Produkt, das gehört dazu, und sie sagt umgekehrt, es gehört nicht dazu. Es gehört nicht dazu, es ist ein Produkt ihres Versagens, ihrer Mängel, ihrer Fehler, die dringend abgestellt werden müssen. Also das ist der erste Punkt meiner Zusammenfassung. Der zweite Punkt meiner Zusammenfassung ist nun mal festgehalten, alle Theorien, die diesen Zusammenhang von Rechtsradikalismus und bürgerlicher Demokratie leugnen, landen denn auch konsequent bei einer Entpolitisierung des Sachverhalts. Bei einer Entpolitisierung des Sachverhalts. Wer Phobien und Triebe sagt, wer Desorientierung sagt, Kosten der bürgerlichen Rechtsradikalismus nicht als politisches Urteil und daraus folgende politische Tat bestimmt haben und zur Kenntnis nehmen. Das ist so, als wenn Ausländerfeinde die Ausländer verprügeln oder sogar anzünden, als wenn es ihnen um was ganz anderes ginge als das, als wenn es geradezu zufällig wäre, dass sie bei Ausländern landen und vor Asylbewerberheimen landen. Es wird behauptet, gegen Ausländer implizit behauptet, sie folgen ihrem Trieb, gegen Ausländer haben die eigentlich nichts. Es ist übrigens auch noch der daran enthaltene Zynismus dieser Theorien. Die Jugendlichen handeln doch aus Orientierungslosigkeit. Inhaltslos heißt das. Inhaltsloser Trieb. Ausländer, das ist ja zufällig, dass sie bei denen landen. Oder liegt gar nicht an ihrer subjektiven Motivationsstruktur. Das ist also in kurzen Zügen der Stand der theoretischen Befassung mit dem Sachverhalt, wie er verbreitet ist. Als politisches Urteil, als politisches Tun wird der Rechtsradikalismus gar nicht erst zur Kenntnis genommen, er wird umgekehrt als dieses geleugnet. Täter sind letztendlich Opfer, das ist die immanente Konsequenz dieser Theorie. Täter sind letztlich Opfer und diese Gesellschaft ist nicht der Grund, sondern muss und kann gegen Rechtsradikalismus vorgehen, den Rechtsradikalismus abstellen. Sie muss dafür bloß ihre, wie es heißt, Versäumnisse korrigieren. Meines Erachtens macht man mit solchen Vorschlägen den Bock zum Gärtner. Meine These, die Sie ja auf dem Titel meines Vortrages entnehmen konnten, lautet: Nein, Rechtsradikalismus gehört, Neofaschismus gehört dazu. Es ist nun mal leider so, das muss man sich klar machen. Diese bürgerliche Gesellschaft mit ihrer ökonomischen Grundlage ist nicht zu haben, ohne die Grundlage für Rechtsradikalismus, Neofaschismus, die in der Tat dann jeweils unterschiedliche Konjunkturen aufweisen. Das war mein erster Teil. Wer dazu schon gleich was sagen möchte, soll das ruhig tun. Ich würde dann in meinem zweiten Teil auf die vier Thesen eingehen. Entschuldigung, aber wenn man sagt, die Gesellschaft ist schuld daran, dass innere Menschen irgendwie, es geht nicht so. Aber ich meine, es gab in Deutschland und auch in anderen Ländern eine Gesellschaftsform, die zu Staatswesen einfach gehört hat. Ich meine, die Staaten in Lippen zu gleich, da wurden ja auch Menschen verbrannt, vergraben, weiß ich was. Das wurde ja vom Gesetz noch unterstützt. Also glaube ich nicht, dass es eine Orientierungslosigkeit der Jugendlichen ist, sondern ich glaube eher, dass es ein Phänomen der Leute an sich ist. Gegen diese Behauptung habe ich mich gerade eben gewandt. Mit drei Argumenten. Wieso? Ja, dass die Existenz viel dafür da ist. Da sehe ich ein Problem, dass einfach dieses Sozialismus ja irgendwie verdammt hat. Und ich glaube, dass einfach dieses Gegenkraft dazu einfach nicht vorhanden ist. Ja, aber wieso soll der Umstand, dass der Sozialismus versagt, wie Sie sagen, abgedankt, sich selbst aufgelöst hat, wieso soll der verantwortlich dafür sein, dass übrigens in einem ganz anderen Land, ne, hier gab es ja keinen Sozialismus. Ja, aber ich meine, die schlimmste Ereignisse waren ja direkt nach dem Versagen des Sozialismus, nach Wegfall der Mauer. Also wo die Mauer gefallen ist, okay. Da hat es Überhand bekommen, fast in allen Ländern. Also wurden in ganz Europa so die Faschisten und die Nazis irgendwie selbstbewusster als vorher, wo es noch die Mauer gab. Und das ist einfach die Gegenpol mit der Sowjetunion und ich weiß nicht, mit dem Warschauer Pakt. Da wurden auch alle anderen Deutschen selbstbewusster. Bitte? Da wurden auch alle anderen Deutschen etwas selbstbewusster. Das scheint mir auch so. Ja, aber ich glaube, dass selbstbewusster geworden sind, was es sie ja vorher schon gegeben haben. Bitte? Wenn du sagst, sie sind selbstbewusster geworden nach dem Wegfall des sozialistischen Systems, dann sagst du ja damit auch, dass es die Corona schon gegeben haben muss. Ja, die hat es ja auch noch gegeben. Ich meine, Günter Werner hat das schon mal probiert. Irgendwie hat man sich mal als Ausländer verkleidet und mal als Faschist und Nazi ist irgendwann durchgekommen. Oder überall mit offenen Armen empfangen und weiß nicht, wo er sich als Gastarbeiter verkleidet hat, hat er nur Schwierigkeiten gehabt. Also ich muss erstens darauf hinweisen, dass Sie mit dem, was Sie jetzt sagen, Ihrem Einstieg, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, das hätte mit dem Menschen überhaupt was zu tun, widersprochen haben. Die zweite Abteilung, da wird schon was dran sein, dass der Rechtsradikalismus, der Neofaschismus so seine Konjunkturen hat, so ein Auf und Ab hat und dass dieses Auf und Ab etwas mit den bestimmten historischen Umständen, mit der bestimmten nationalen Politik der Ausländer- und Ausländerpolitik zu tun hat. Der Meinung bin ich schon. Bloß, wenn man sich darauf einigt, da würde ich ihm dann zustimmen. Das sind Phänomene, die Konjunkturen erklären. Moment, ein Satz noch. Die Konjunkturen erklären. Dann sind wir uns es unserer wissenschaftlichen Redlichkeit schuldig, die Frage zu stellen, wie kommt denn das ganz prinzipiell in die Welt, von dem wir sagen können, ja mal ist es mehr offenbar, mal greift es mehr Köpfe, ergreift es mehr Köpfe und mal weniger. Und dieses Letzte ist damit nicht erklärt. Und da möchte ich was zu sagen. Wenn Sie Ihren Gedanken als Konjunktur behaupten, würde ich sogar sagen, ist was dran. Ja, das auch. Aber ich meine, der Faschismus ist ja in Italien entstanden, nicht Mussolini. Und in Deutschland wurde ja zu extremen Formen und die weiterentwickelt. Also, und ich meine, ich verstehe auch die deutsche Bevölkerung manchmal nicht, wenn sie zum Beispiel ganz genau wissen, dass ein Bundespräsident Roman Herzog in der NSDAP war oder so. Und das ist dann toleriert wird. Also das verstehe ich wiederum auch nicht. Also ich meine, so viele Dinge, die ich einfach nicht verstehe, auch in Deutschland. Aber eigentlich sind Sie schon bei dem zweiten Teil meines Referates. Da will ich ja selbst nochmal eine Sache erklären, versuchen einen Erklärungsansatz zu liefern. wo Sie dann mit Ihren Überlegungen sich einschalten können. Mein erster Teil war ja die Behauptung, die vorliegenden wissenschaftlichen Erklärungen des aktuellen Rechtsradikalismus, den wir eben erleben, liegen daneben. Und ich wollte Gelegenheit geben, zu diesem Punkt Ergänzungen zu machen oder Fragen zu stellen. Also ich wollte eine Erklärung doch noch würde ich stärker untersuchen, eben gerade das sogenannte Problem der Jugendarbeitslosigkeit. Also letztendlich, man muss doch den Faktor tatsächlich auch analysieren, dass viele tatsächlich keine Zukunft, Aufstiegschancen und so weiter in der bürgerlichen Gesellschaft haben und infolgedessen, weil sie eben nicht auf Strömungen stoßen, die Marx gelesen haben, oder es gibt ja auch so ein Buch, der bürgerliche Staat oder so, das kennen die alles nicht. Also können sich ihre Situation erstmal nicht erklären, haben auch keine Methode, die bürgerliche Gesellschaft und damit ihre eigene Situation als diesen bürgerlichen Staat und den Marktgesetzen und so weiter unterworfene Wesen, können sie also nicht analysieren, sondern greifen kurzschlüssig oder deshalb greift sich das vielleicht auch in ihren Köpfen, auch wenn da raus die Arbeit erstmal den Deutschen ist. Ja, ein Ansatz, der wird von vielen geteilt. Richtig. Ist nicht daran auch was dran? Also muss man nicht das auch berücksichtigen? Eine alleinige Erklärung ist es nicht, aber ich denke, die kann man auch ganz so wegwischen. Gut. Das ist eine Theorie, die in der wissenschaftlichen Debatte als Depravierungstheorie läuft. Das ist sozusagen eine Vorläufertheorie zu der ganzen Heidmeierei. Ich habe sie mir ein wenig geschenkt. Hat aber einen Stellenwert. Ich sage auch gleich noch dazu, warum sie eigentlich abgelöst worden ist durch Heidmeiers Theorien, jetzt keinen Stellenwert mehr hat. Ich halte sie auch nicht für richtig. Ich halte übrigens nicht einmal das behauptete empirische Phänomen für zutreffend, dass es vor allen Dingen jugendliche Arbeitslose sind, die zu Rechtsradikalismus neigen. Es ist übrigens auch empirisch widerlegt. Es gibt Untersuchungen von Tübingern und so weiter, die sagen, das stimmt überhaupt gar nicht. Es ist quer gestreut durch die gesamte Gesellschaft. Und übrigens liegen die auch noch deswegen ziemlich daneben, weil sie sich ohnehin nur im Bereich der sogenannten gewaltbereiten Szenen herumgetrieben haben. Wenn ich wirklich den Rechtsradikalismus gesellschaftlich erfassen will, da muss ich doch nicht nur die Steine- und Mollywerfer nehmen, sondern muss ich auch die Klaköre nehmen, die in Hoyerswerda, Mölln und Lichtenhagen dabei gestanden haben, offen geklatscht haben oder geistig, klammheimlich geklatscht haben. Ich muss diejenigen mit dazu nehmen, untersuchen, die Republikaner wählen, die FAP wählen würden oder DVU wählen und so weiter. Das machen diese Untersuchungen nicht. Wenn man das macht, kommt sowieso raus, quer durch alle Schichten und Klassen der Gesellschaft, quer durch alle Lebensalter und so weiter und so fort. Das ist die eine Sache. So, jetzt nehmen wir trotzdem mal die Theorie, die du genannt hast. Gäbe es denn einen Zusammenhang? Also eigentlich würde ich sagen, ist schon schwierig, einfach von der Behauptung auszugehen. Aber stellen wir mal die Frage, gäbe es denn diese Sache? Du hast vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass der Gedanke nicht so gehen kann, dass man unmittelbar aus Jugendarbeitslosigkeit, also aus dieser sozialen Depravierung, den Schluss macht, also aus der eigenen objektiven ökonomischen Schadenslage, den Schluss zieht und sagt, deswegen spielt sich im Kopf Folgendes ab. Nie, das ist nie der Fall, dass eine ökonomische Lage, in der man sich befindet, sich unmittelbar in einem Gedanken niederschlägt. Sondern das, wie die eigene ökonomische, soziale oder sonstige Lage im Kopf ist, das hängt von nichts anderem ab, als wie man sie sich erklärt. Deswegen war dein Zwischengedanke richtig, sie können sie sich offensichtlich nicht richtig erklären. Das ist auch Könnte man mal nachfragen, obwohl die richtige Erklärung von Jugendarbeitslosigkeit so simpel ist wie nur was. Und jetzt hast du in der Darstellung der Theorie auch eigentlich das Defizit dieser Theorie selber benannt, indem du ein Deshalb eingeschmuggelt hast. Sie können sich nicht richtig erklären, deshalb erklären Sie es falsch. Ja, verstehe ich überhaupt nicht, wo dieses Deshalb eigentlich herkommen soll. Das geht doch gar nicht. Wenn man andersrum nachfragt und sagt, so, nun gibt es diese Theorie. Ich erkläre das Deshalb gleich. Wie wollen wir? Wem nütze die Theorie machen? Denjenigen, die sie haben, mit Sicherheit nicht. weil kein einziger Mensch, der so denkt, im Gefolge dieser Theorie einen Arbeitsplatz erhält. Übrigens, die Theorie ist auch deswegen, diese Depravierungstheorie ist aus zwei Gründen deswegen aus dem Verkehr gezogen. Ob die Wissenschaftler sie nun absichtlich aus dem Verkehr gezogen haben oder ob sie sozusagen immer ihr inneres Ohr am Zeitgeist haben und wissen, ganz genau wissen, wann sie eine Theorie aufstellen, wann sie sie fallen lassen müssen, ist wurscht. Aus zwei Gründen gibt sie nicht mehr. Erstens deswegen, weil die hiesige Ausländerpolitik sowieso in einem Maße Ausländer rausgeschmissen hat und verhindert hat, dass andere reinkommen, die Zahlen der arbeitslosen Jugendlichen um ein Vielfaches übersteigen. Spätestens da hätte dann irgendjemand mal einfallen müssen. Komisch. Nach unserer Theorie, wo die Ausländer uns die Arbeitsplätze wegnehmen, müsste jetzt, nachdem die Ausländer rausgeschmissen worden sind, durch Ausländerpolitik und im Gefolge des neuen Asylgesetzes, doch für uns die Arbeitsplätze da sein. Ist aber nicht, also kann die Theorie nicht stimmen, also gucken wir uns mal nach einer anderen Theorie um, gucken wir mal nach, was bei Karl Marx steht, und schon würden die Jugendlichen alle Kommunisten oder Marxisten oder Sozialisten, ist alles komischerweise nicht passiert, obwohl es ja fast auf der Hand liegen würde, würde ich mal sagen. Das ist der eine Grund, warum es diese Theorie nicht mehr gibt. Der andere Grund, warum es die Theorie nicht mehr gibt, ist der, dass natürlich auch die hiesige Politik alles andere vorhat, als Ausländerfeindlichkeit bei Jugendlichen dadurch zu bekämpfen, dass sie ihnen Arbeitsplätze gibt. Und selbst wenn man diese falsche Theorie als Anleitung zur Politik nehmen würde, würde man sagen, gut, das stimmt zwar nicht, aber machen wir es ruhig, ist ja nicht schlecht, dann haben sie wenigstens Arbeit. Diese Theorie zieht kein Politiker. Wie es auf dem Lehrstellenmarkt, wie es auf dem Markt für jugendliche Arbeitskräfte aussieht, weiß man doch. Die stellen nun mal prozentual zu ihrem Bevölkerungsanteil fast den größten Teil der Arbeitslosen. Das passt nicht in hiesige Arbeits- und Standortpolitik. Deswegen habe ich diese Theorie auch weggelassen und bin gleich bei ihrer Fortsetzung von Heidmeier. Der hat nämlich einen Schluss gezogen, der sehr modern ist, der heißt, gegen Rechtsradikalismus hilft nicht die Behebung ihrer ärgerlichen ökonomischen Lage, also ordentliche Arbeitsplätze, gleich ordentliches Gehalt, ordentliche Wohnungen und so weiter und so fort, sondern hilft, jetzt kommt der Witz, der politische Witz der Orientierungslosigkeit, Orientierung, ein funktionierendes Wertesystem, mit dem der Mensch an den Werten dieser Gesellschaft auf Biegen und Brechen auch dann festhält, wenn er keinen Arbeitsplatz hat. Das ist die Konsequenz, das ist die politische Konsequenz, die aus der Heidmeierschen Theorie folgt, von daher ist sie die modernere, die anderen soziologischen Depravierungstheorien abgelöst haben. Und deswegen meine ich, brauchen wir uns mit den anderen nicht mehr zu beschäftigen, es sei denn, du sagst, es stimmt. Oder bitte, ja, ihr müsst euch selber annehmen. Ja, die Theorie ist vorhin, denke ich mal, ein bisschen zu gut bei weggekommen. Insofern die Begründung dafür, dass sie immer den Schluss ziehen, direkt aus der ökonomischen Lage auf die politische Gesinnung. Beispielsweise, wenn jetzt gesagt wird, also wegen Plattenbauten oder weil keine Jugendclubs da sind, werden die rechtsradikal. Und da immer den Beweis schlüssig sind, was ist da eigentlich schon vorher im Kopf über diese Ursachen, über die Gründe. Wenn beispielsweise, wenn man sagt, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, dann ist ja erstmal die Frage zu stellen, ob die eigentlich überhaupt gehören, beziehungsweise zweitens wäre ja derjenige, der einen diesen Arbeitsplatz abnimmt, nämlich der Kapitalist, viel näher der, auf den man losgeht. Bloß, dann ist doch die richtige Begründung dafür, dass dass diesen Theoretiker nicht auffällt, dass sie selbst diesen Nationalismus im Kopf haben. Dass der Schluss ihnen allemal einleuchtet und sie deswegen nicht darauf kommen, auf die Frage, die du gestellt hast. Also der Grund ist nicht so, wie ich es verstanden habe, dass sie schlicht sich mit den wirklichen politischen Gründen nicht befassen wollen, sondern der Grund ist schlicht, dass sie selbst diesen Nationalismus im Kopf haben, den sie den Nazis unterstellen. Nämlich, dass es für sie schlüssig ist und logisch ist, aus dem Fakt, dass man Arbeitsplätze verliert, sofort auf die Ausländer loszugehen. Dass sie selber diesen Nationalschluss im Kopf haben. Hätten sie den nämlich nicht im Kopf, dann hätten sie sich zumindest schon die Frage gestellt, wieso eigentlich dieser Schluss so eindeutig gezogen werden soll auf die Ausländer. Ja, im Prinzip deiner Argumentation stimme ich zu. Ob sie nun genau diesen Gedanken im Kopf haben oder sich auf andere Art und Weise nationalistisch wissenschaftlich gebärden, das kann man noch offen lassen. Werden wir auch mit irgendwann zur Klärung der Fragen kommen, wie kommt der Gedanke in den Kopf? Weil ich denke mal, das ist so der springende Punkt und das deshalb wollte ja. Ich dieses Deshalb auch noch kurz erklären, weil ich denke, da liegt auch so kommt mit These 1, wird mit These 1 gleich angesprochen. Ich würde auch nochmal anknüpfen an das, was der junge Mann da oben gesagt hat. Ich denke, natürlich, in dem Moment, wo die kommunistische Bewegung oder sagen wir fortschrittliche und auch staatskritische Bewegung schwächer ist und diese Gruppierung, auch ihre Theoretiker, Ideologen, die als Kader, auch als gut organisierte Kader in diese, da die Orte hinfahren, wo es wert und dementsprechend ihre Gedanken da auch verbreiten, ist auch mit einer Ursache dafür, dass sich dieser Gedanke verbreitert. Theorie muss sich auch immer organisieren und als organisiertes Moment oder auch Ideologie organisiert sich und trägt wiederum als organisierendes Moment ihre Ideologien weiter. Ich bin einverstanden, wenn man das abbucht unter das gehört in die Reihe der Bedingungen Verbreitung. Bedingungen, unter denen so ein Gedanke Konjunktur hat, aber nicht mehr. Es kann nie das Argument dafür sein, dass es ihn gibt, den Rechtsradikalismus, weil die Abwesenheit des Kommunismus kann doch nicht die Anwesenheit des Faschismus erklären. Das geht doch gar nicht. Etwas, was nicht da ist, kann nicht verantwortlich sein für etwas, was es gibt. Das geht nun mal nicht. Es ist halt nicht da, dann ist es auch für nichts verantwortlich. Das ist albern. Ja, ich denke mir, die Erklärung ist ein bisschen verkürzt. Ich denke mir, die wiederkehrende deutsche Volksgemeinschaft mit der gesamten Bundesrepublik ist schon mit der Erklärung für die Konjunktur und die konnte ja erst dadurch wieder zustande kommen, dass es wieder einen deutschen Staat gibt. Und das lässt sich schon zurückführen auf die Abwesenheit des Sozialismus selbst. Ja, jetzt sind Sie selber wieder mindestens 3 Schritte zurückgegangen. Ne? Jetzt bewegen wir uns in einem Bedingungskarussell und kommen erstmal aus dem nicht raus. Da müssen wir irgendwann den gordischen Knoten zerschlagen und sagen, was ist denn nun verantwortlich dafür, dass es entsteht und unter folgenden Bedingungen auch noch Konjunktur hat? Entschuldigung, Sie wollten ja nicht. Revolutionstheorie nennt das nun mal, wie Sie mal nennen, von dem Heidmeier, was Sie vorhin gesagt haben. Also gegen Arbeitslosigkeit hier Orientierung, auch wenn Sie keine Arbeitsplätze schaffen. Weil. Wann meinen Sie, hätte, unter welchen Bedingungen hätte eine solche Theorie Konjunktur? Unter den Hesingen. Wenn Sie das ein bisschen spezifizieren. Ja, kann ich. Unter nicht die Verhältnisse, sondern die Hesingen. Unter den Bedingungen einer Arbeitsmarktpolitik, die sich an den Kriterien Standortsicherung orientiert, also Arbeit nur nach dem Prinzip der lohnenden Arbeit vergibt und nicht nach dem Prinzip, jeder soll ein gescheites Einkommen haben. Das ist das Prinzip des Arbeitsmarktes hier. Das wird radikal gemacht, das sieht man daran, dass, wie viel haben wir, 5 Millionen inoffizielle Arbeitslose sind und die nächsten kommen noch. Es also überhaupt niemand dran denkt, Arbeitsplätze zu schaffen, geschweige denn einfach so zu schaffen, geschweige denn als Mittel zur Behebung von Rechtsradikalismus. Das weiß man doch, wie sie argumentieren, die Politiker. Die sagen, unser Volk ist rechtsradikal, ja, da müssen wir was tun. Was machen wir dagegen? Die Ausländer rausschmeißen. Dann haben sie keinen Anlass mehr. Doch, so sagen sie es genauso. Da kann ich Ihnen Zitate geben. Sozialdemokratischer Seite kommt immer auch im Wahlkampf auch in Berlin das Argument, wir schaffen jetzt 100.000 neue Arbeitsplätze. Mhm. Kannst du auf jedem Plakat hier nachlesen, was hier so rum ist? Nein, das heißt, also wegen des Bonus ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Nee, bei uns heißt es, wir schaffen 100.000 neue Arbeitsplätze. Steht überall hier dran. Und dann, ja, ich sag's ja nur als Fakt. Und gleichzeitig wird auch immer wieder von sozialdemokratischer Seite gesagt, ja, wir müssen etwas tun im Jugendbereich, da müssen wir ganz besonders Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen, um den Rechtsradikalismus zu bekämpfen. Also, wenn Ihnen ein Blick über die Bundesländer, müsste Ihnen sagen, was von dieser Behauptung zu halten ist. Das Land mit der höchsten Arbeitslosenzahl, Rate, prozentual also, ist ein sozialdemokratisch regiertes. Das Land mit der zweithöchsten ist ein sozialdemokratisch mitregiertes Land und so weiter. So kann man es durchmachen. Also aufpassen. Bitte? Was soll das zweite sein, Ihrer Meinung nach? Das erste wäre Sachsen-Anhalt und das zweite? Ist Bremen. Ach. Ist das der Bundesland jetzt in Schwierigkeiten, an dem die Asche schon zu ist? Nein, deshalb nicht. Deshalb nicht. Deshalb nicht. Aber ich wollte nur sagen, aufpassen, ne? Aufpassen mit diesen Theorien. Übrigens, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, das darf man nie leugnen. Natürlich, wo halb Berlin eine Baustelle ist, um die Repräsentationsbauten für die neue Bundeshauptstadt hochzuziehen, da werden Arbeitskräfte gesucht, aber die werden auch nicht Geld nehmen. Wer sagte, dass jemand nicht da und ich scheide nur, dass er deswegen weniger rechtsradikales Gedankengut hat? Das ist ja auch ein bisschen stupide. Ja, aber aufpassen, der Gedanke. Ausländer nehmen Sie uns weg, Sozialdemokraten schaffen Sie, der ist genauso stupide. Weiß ich nicht, was ich meine. Doch, der ist genauso stupide, das haben wir doch gerade eben nachgewiesen. Stimmt doch überhaupt nicht. Naja, aber seit 13 Jahren wählen die Leute eine Unternehmerpartei. Weil ja? Danach war irgendwann gekämpft worden für den Kanzlerkur und dann wurde eben dahin gewiesen, dass es eben decken muss. Und kann man es dann da mit Helmut Kohl mit dem Uran-Transport, das wurde gleich nicht durch. Also ich meine, wo irgendwann das passiert ist, war das gleich eine fette Schlagzeile, erste Seite. Und das mit dem Uranschmuggel war irgendwie das Problem von Polen in der Zeitung dargestellt. Das wurde auch unterstützt von der Industrie. Aufpassen, jetzt verlaufen wir uns ein bisschen. Ich meine, dass wir aufpassen müssen mit dieser geschmäcklerischen Sortierung nach gebildet und ungebildet. Gibt es Untersuchungen über den Unterschied zwischen Rechtsradikalismus auf dem Lande heutzutage in den 90ern und Rechtsradikalismus in Städten? Alles. Gibt es bei dem zweiten Teil, gibt es da Untersuchungen über den Unterschied Rechtsradikalismus, sagen wir mal, in Hannover, im Unterschied zu Hoyerswerda? Ach, das wird sicherlich auch geben. Gibt es das oder ja oder nein? Ja, sicherlich gibt es das. Und zu welchen Schlüssen kommt es? Weiß ich nicht, ich habe die Statistiken nicht im Kopf, weil sie für meine Theorie nicht... Der Arbeitslosenanteil in Hannover ist nicht ganz so hoch wie in Hoyerswerda, ist Ihnen das klar? Ja. Aber wir haben doch gerade. Es liegt nicht daran, dass Schröder regiert in Hannover, Herr Gerichte. Aber wir haben doch gerade gesagt, den Zusammenhang gibt es gar nicht. Wenn es den Zusammenhang nicht gibt, muss ich mich auch nicht interessieren für die unterschiedlichen Raten der Arbeitslosigkeit. Gibt es eine Untersuchung über die Unterschiede, was den strukturellen Wandel anbelangt? Ja. Ist auch unser Sozietät hier in Deutschland. Ja. Ich meine, der strukturelle Wandel in Sachsen-Anhalt ist ein anderer als in Niedersachsen. Ist doch wohl klar. Ne? Ja. Gut, aber es nützt nichts. Die taugen nichts. Gibt es darüber nur? Ja, es gibt, aber auch die Schlussfolgerungen lassen sich aus den Untersuchungen nicht ziehen. Die helfen nicht weiter. Warum nicht? Das habe ich jetzt eine halbe Stunde lang erklärt. Gut, dann erledigt. Gut. Nochmal aufpassen mit Ihrer Theorie. Das ist eine sehr, ich sag mal wirklich brutal, bürgerlich-elitäre Theorie. Die nämlich, warten Sie. Nein, darf ich einen Satz dazu sagen? Ich will es ja nicht in die Schublade packen, sondern ich will es ja erklären. Ne? Sonst leuchtet es Ihnen ja gar nicht ein. Was ist sowas Böses? Das ist deswegen bürgerlich-elitäre Theorie. Weil alle Politiker, die am Ruder sind, ihr politisches Dogma für hochintelligent halten und hochwertvoll und die politischen Dogmen von denjenigen, die ihre Gegner oder ihre Konkurrenz sind, immer für dumm, für ausgebotene Dummheit. Das ist nichts anderes als eine geschmäcklerische Umsetzung des Erfolgs von Herrschaft. Und ich warne Sie, wirklich sowas mitzumachen. Schauen wir uns die Theorien an. Schauen Sie Theorien an. Haben Sie jemals Mein Kampf gelesen? Nein. Ja, hochinteressant. Ich entdecke immer wieder, dass Menschen, die Mein Kampf wirklich mal lesen und nicht nur über den Faschismus auf der Grundlage ihrer Sozialkundeweisheit quatschen, dass sie sagen, verdammt nochmal, das ist ja ein Buch, das ist genauso schwer wie jedes politologische Buch, was ich im Studium lesen muss. Haben Sie recht? Ja, nein, das ist schlimmer, das muss da ausgewiesen werden. Da kommt ja auch an dieses Buch nicht dran. Ach, da kommt man ran. Wenn man will, kommt man ran. Ich meine, Thomas Mann gesagt haben, es ist unlesbar, dieses Buch. Eine Beleidigung der deutschen Sprache. Mhm. Auch. Haben Sie das Buch von Schäuble mal gelesen? Jetzt muss man ganz überkehren, wie schön. Das kommt man wirklich auf Unengel. Gut, also ich bin dafür, weil wir jetzt wirklich schon wiederum genauer in die Erklärungen reingehen, dass ich mal meine Erklärung des Rechtsradikalismus vorstelle. Meine Erklärung und den Umgang mit dem Rechtsradikalismus heute und hierzulande. Immerhin habe ich ja in der Überschrift, im Titel meines Vortrages, zwei Behauptungen aufgestellt. Die eine Behauptung heißt, der Rechtsradikalismus ist das Produkt dieser bürgerlichen Gesellschaft, Behauptung 1. Und die zweite Behauptung, die sich in dem Wörtchen erschrickt, verbirgt, heißt, es gibt offensichtlich eine Affinität und ein Erschrecken darüber. Also irgendwas wie eine Absetzung der hiesigen Demokratie von ihrem eigenen Produkt, aber es muss auch eine Affinität geben, sonst wäre es nicht ihr Produkt. Das muss erstmal nachgewiesen, gezeigt werden. Kann ich noch was sagen? Nationalismus und dieser geringen Bildung oder so. Ich meine, Nationalismus fördert ja nicht Bildung. Wenn ich etwas lerne, was Fremdes lerne und es verstehe, dann bin ich ja nicht mehr nationalistisch. Und wenn ich jetzt nur sage, ich lerne nur mein nationales Gebiet und lasse alles Fremde weg, dann habe ich noch weniger Bildung. Das ist eine Frage, wie so Videos versteht. Das habe ich verstanden von Ich glaube, das ist ja eine andere Vorstellung von Nationalismus. Nationalismus heißt nicht, dass alles von der Nation, zu der du jetzt gehörst, oder dich zugehörig erklären kannst, jetzt gut findest und den Rest schaden, sondern dass sämtliche Lebensäußerungen von Menschen und kulturelle Verhältnisse in die Struktur von Nationen gliederst und darin auffasst. Und dass du sagst, aha, das ist typisch Französisch und das ist typisch Deutsch. Und das ist typische Negermusik und so Sachen. Das heißt nicht, dass es schlecht finden muss, sondern dass es in den Kriterien in Ordnung ist. Naja, was weiß ich. Bildung. Ich bin jetzt dafür, dass der Referent mal seine Erklärung vorträgt, damit wir darüber diskutieren können, weil wir diskutieren nicht immer über eine Sache, die er noch gar nicht erläutert hat. Machen wir es doch wieder. Gut. Ich schließe mich den Aufforderungen eines einsamen Kämpfers dort oben an. Ich will nur mal vorher sagen, was zu erklären ist, was ich für erklärenswert halte. Ich halte es notwendig zu erklären, wie Menschen auf die Parole Deutschland dem deutschen Ausländer raus kommen, eine Parole, in der sich das Credo des agierenden ausländerfeindlichen Rechtsextremismus zusammenfasst. Das ist sozusagen der Fokus. Erster Punkt, wie kommen Sie drauf? Zweite Frage, wie kommen Sie darauf, so etwas nicht nur zu denken, sondern gegen Ausländer, vornehmlich gegen Arbeitsimmigranten, Asylbewerber und so weiter, Flüchtlinge, zu praktizieren, also in die Tat umzusetzen. Es ist ja immer noch ein extra, ein eigener Schritt, jedermann weiß das. Nicht alles, was man im Kopf hat, setzt man ohne weiteres in die Tat um. Also Sie machen beides, haben es im Kopf und setzen es um. Und drittens ist zu erklären, meine ich ebenfalls noch, wie kommen Sie schließlich darauf, daran festzuhalten, an Ihrem theoretischen und praktischen Rechtsradikalismus, obwohl der in seinem Tun doch längst gesellschaftlich geächtet und verfolgt wird. In seinem Tun. Siehe die Solingen-Prozesse, siehe alle anderen, die Höhe über das Höhe des Sprachmaßes will ich mich gar nicht verbreiten, aber es ist, hat kein Pluszeichen, wenn Asylbewerber Heime verbrennen. Das ist die dritte Frage. Wieso halten Sie daran fest? Ja, wenn scheint sich nicht. Ist, aber, sondern nur, weil es nicht die fahle englische Art ist. Mache ich gleich, erkläre ich gleich. Also, das sind die drei Punkte. These 1. Wenn Sie den Zettel, den Einladungszettel dabei haben, können Sie es mitverfolgen? Ich lese es nochmal vor. These 1. These 1 soll Folgendes leisten. These 1 soll den Rechtsextremismus als Nationalismus erklären. Meine erste Behauptung heißt, jeder Rechtsextreme ist zugleich Nationalist oder jeder fängt als Nationalist an oder umgekehrt formuliert, in jedem Nationalisten steckt bereits der Rechtsradikale. These 1 heißt, die Rechtsradikalen rekrutieren sich aus jenem Teil der Bürger, dem die Sortierung von Menschen, die entscheidende gesellschaftliche Sortierung von Menschen nach Inländern und Ausländern einleuchtet. Die Zwangsrekrutierung, mit der Menschen vom bürgerlichen Staat für seine Anliegen vereinnahmt werden, erscheint diesen Menschen als Vollzug einer nationalen Identität. Ausländer haben für sie folglich bei uns nichts verloren. Soweit die These, jetzt die Erläuterung. Zur Erläuterung. Dass die Menschensortierung, Sortierung der Menschen nach In- und Ausländern, denen einleuchtet, die da sortiert werden, die von dieser Sortierung betroffen sind, sollte man nicht als eine Selbstverständlichkeit abbuchen, nur weil man sich nicht selbst schon darüber mal die notwendigen, fälligen Gedanken gemacht hat. Denn diese Menschenscheidung ist eine durchaus ungemütliche Angelegenheit, sowohl für die Ausgegrenzte, für die ausgegrenzten Ausländer, da ist es unmittelbar nachvollziehbar, ich behaupte aber auch für die eingegrenzten Inländer eine ungemütliche Angelegenheit. Ich fange mal mit den Inländern an, Inländer, Deutsche in dem Fall, wird man nicht, das habe ich mit Zwangsrekrutierung gemacht, wird man nicht, weil es einem in Deutschland, der deutschen Regierungen so gut gefällt, das hat man sich nicht ausgesucht, als deutscher Staatsbürger wird man vielmehr zwangsrekrutiert, wenn man als Kind deutscher Eltern eben nicht, wie es so euphemistisch heißt, das Licht der Welt erblickt, sondern wenn man als Kind deutscher Eltern den deutschen Staat in den Schoß gefallen ist. Gleich nach der Geburt, in einem Alter folglich, in dem das begründete Ausschlagen dieses Ansinnens des hiesigen Staates, du bist Deutscher, noch gar nicht möglich ist, weil der Mensch noch nicht Papp sagen kann, geschweige denn einen vernünftigen Gedanken vortragen kann, erfolgt bereits die Eintragung in die einschlägigen Register, ist der Mensch Deutscher, Punkt um. Aber auch später, wenn er denn nachdenken kann, wird er nicht gefragt, ob er mit dieser sehr schnell erfolgenden Einsortierung einverstanden ist und kann sie auch nicht so ohne weiteres rückgängig machen. Was aber nichts macht, da es ohnehin kaum jemandem einfällt, es rückgängig machen zu wollen, und wer partout aus diesem Verhältnis, aus diesem bestimmten nationalen Verhältnis aussteigen will, der wird sofort erfahren, dass ihm gar nichts anderes übrig bleibt, als Alternative dafür in ein anderes nationalstaatliches Verhältnis einzusteigen. Man hat immer bloß die Alternative, will ich untertan dieser Herrschaft sein oder untertan der kanadischen Herrschaft sein. Aus dem gesamten Verhältnis Bürgerstaat und dem, was daran hängt, als Instrumentalisierung des Menschen für diese Gesellschaft, kommt da nicht raus. Also es ist auch für den Inländer, weil er ab sofort damit dienstbar gemacht wird für die hiesigen Verhältnisse, den hiesigen Gesetzen und Pflichten unterliegt, keine gemütliche Angelegenheit, was all diejenigen ja bestätigen, die sich über ihre ärgerliche Lage beschweren, aber leider falsch beschweren. Nationalistisch beschweren. Die staatlich ausgegrenzten Ausländer unterscheiden sich von den Inländern überhaupt nur in einem einzigen Punkt. Der Ausländer wird von einer anderen, von einer konkurrierenden Staatsgewalt vereinnahmt. Und genau das macht ihn zum Ausländer und als Ausländer für den hiesigen Staat verdächtig. Die hiesige Staatsgewalt betrachtet nämlich den Ausländer vom Standpunkt eines Ideals des Umgangs mit seinen eigenen Bürgern, mit seinen Inländern. Dieses Ideal, was er sich macht und das er anlegt an die Betrachtung der Ausländer, heißt: Inländer ist ein Mensch, der Deutscher ist und deswegen ihm fast nichts anderes übrig bleibt, als der hiesigen Staatsgewalt gegenüber loyal sich zu verhalten. Das ist übrigens nichts anderes als eine andere Formulierung für Nationalismus der Bürger. Die geben ihm leider hierzulande mehrheitlich recht. Und dieses Ideal der Loyalität der Bürger gegenüber der Staatsgewalt, übertragen auf den Ausländer, begründet natürlich bei dem den Verdacht der hiesigen Staatsgewalt. Das ist ja einer, der ist einer anderen, einer fremden, einer konkurrierenden Staatsgewalt gegenüber loyal. Und das heißt immer, mir, dem deutschen Staat, gegenüber nicht loyal. Deshalb übrigens geht das deutsche Ausländerrecht, und das ist das Kennzeichen des Ausländerrechts in allen bürgerlichen Staaten, von einer ganz bestimmten Annahme aus. Es nimmt bei Ausländern an, dass sie sehr prinzipiell, potenziell illoyale Bürger gegenüber dem deutschen Staat sind, weil sie loyale Bürger sein müssen gegenüber ihrem, dem türkischen, dem griechischen, dem spanischen oder sonstigen Staat sind. Das macht sie also verdächtig. Ausländer gelten dem hiesigen Staat, und in dem hiesigen Ausländerrecht ist das kodifiziert, Ausländer gelten als Repräsentanten ihrer heimatlichen Staatsgewalt. Folglich liegt eine potenzielle Illoyalität gegenüber deutschen Anliegen in dem Maße auf der Hand, wie die hiesige Staatsgewalt die fremde Staatsgewalt selbst als konkurrierende bis feindliche betrachtet. Das reicht dazu, jedem Ausländergesetz den ersten Paragraph zu verpassen, der heißt: Ausländer, die hierher wollen, haben gefälligst zu fragen, ob sie hier rein dürfen. Und es gibt keinen anderen, der darüber entscheidet, als ich mit meiner Hoheit, die ich in Grenzen kodifiziert habe. Ich entscheide, ob ein Ausländer, welcher, in welchem Umfang reinkommt. Die Ausländer können noch so gute Gründe für sich haben. Die können noch so bedürftig, noch so verfolgt sein. Ich entscheide darüber, ob sie rein dürfen oder nicht. Weil ich es mir vorbehalte, von meinem prinzipiellen Verdacht nicht abzuweichen, der potenziellen Illoyalität nicht abzuweichen, sondern immer dann Ausnahmen zu machen, wenn ich der Meinung bin, dass ich diesen Ausländer hier für meine Belange gut gebrauchen kann. Alle Differenzen und Gegensätze, die also zwischen Inländern und Ausländern immer behauptet werden, sie seien anders, sie seien fremd und so weiter, passen nicht zu uns, liegen folglich gar nicht in den Neigungen, Interessen und Ansichten dieser fremden Staatsbürger begründet. Sie liegen auch nicht in den sachlichen Mitteln begründet, mit denen diese fremden Staatsbürger hier anklopfen, über die sie verfügen. Diese Differenzen und Gegensätze, die wir glauben sollen, ergeben sich allein aus dem Verhältnis der jeweiligen Staatsgewalten zueinander. Es ist nichts anderes als die Projektion der Konkurrenz von Staatsgewalten auf die Bürger, die davon betroffen sind. Dann ist der Mensch ein Ausländer und dann ist der Mensch ein Inländer, nicht weil er das in sich hat, sondern weil die Staatsgewalt ihn für sich reklamieren will, sich von ihm Loyalität erwartet und dasselbe bei dem Bürger eines anderen Staats nicht erwarten kann. Wenn man sich nämlich das Verhältnis dieser Menschen für sich mal anschaut, nehmen wir doch mal die große Masse derjenigen, die hier anklopfen, der Ausländer. Wie soll beispielsweise zwischen einem türkischen und einem deutschen Arbeitslosen ein Gegensatz entstehen? Es bestehen zwischen ihnen zunächst erstmal nur Gemeinsamkeiten, im wichtigsten ihres Lebens, Gemeinsamkeiten. Beiden ist die Einkommensquelle gestrichen worden. Beide sind sie Opfer einer betrieblichen Entlassung. Beide stehen jetzt ohne Geld da, weil beide außer ihrem Arbeitsvermögen keine sprudelnde Einkommensquelle besitzen. Und beide müssen jetzt überlegen, ob sie die Miete noch aufbringen können. Beide werden jetzt von einem Sozialstaat betreut, das betreut in Anführungszeichen. Beide treffen sich vielleicht sogar vor demselben Arbeitsamt, im selben Arbeitsamt wieder. Also mehr Gemeinsamkeiten zeichnen sie aus, als Anderssein, bis dass sie nicht zu uns passen und so weiter und so fort. Übrigens erhält dieser Fall des Nachweises der Gemeinsamkeit in den prinzipiellen Fragen des Lebens zwischen meinem Beispiel, türkischer und deutscher Arbeiter oder Arbeitsloser, erhält dieser Fall zugleich umgekehrt, dass ich gerade innerhalb ein und derselben Staatsbürgerschaft, bei den Deutschen genauso wie bei den Türken, veritable Gegensätze aufmachen. Der Betrieb, der beide, den türkischen und den deutschen Arbeiter gefeuert hat, ist deutsches Privateigentum. Genießt als Aushängeschild für Qualitätsarbeit made in Germany weltweites Ansehen. Der Hauseigentümer, der auch bei Einkommensverlust seiner deutschen oder türkischen Mieter gnadenlos auf der Miete besteht, ist deutscher Bürger und vielleicht sogar erster Vorsitzender des Deutschen Mieterschutzbundes oder Hausbesitzerverbandes. Ist wurscht, gibt es ja beides. Das Amt, das den Entlassenen und den Wohnungssuchenden jetzt schikaniert, namens Sozialstaat oder Arbeitsamt, ist eine deutsche Errungenschaft und so weiter. Wie soll eigentlich auf dieser kapitalistischen Grundlage eine alle Menschen dieses nationalen Territoriums umfassende Gemeinsamkeit, eine Gemeinsamkeit aller Deutschen, aller Inländer, die sie trennt von Ausländern zustande kommen, wo sich nach ökonomischer Lage, politischer Position und deren Beurteilung die total auseinanderdividieren. Und ein deutscher Arbeiter mit einem türkischen, spanischen, portugiesischen weitaus mehr Gemeinsamkeiten hat als mit einem deutschen Privateigentümer, einem deutschen Geschäftsmann. Eine Einheit zwischen deutschem Mietheil und der deutschen Familie, die von Stütze lebt, wo soll die eigentlich drin bestehen? Eine Einheit zwischen einem deutschen Betriebsleiter, der gerade natürlich leider rationalisiert, und den deutschen Rationalisierungsopfern, worin soll sie bestehen? Eine Einheit zwischen einem deutschen Richter, der in klaren deutschen Worten einem deutschen Kaufhausdieb in Anführungszeichen ein Urteil verpasst, worin soll die Gemeinsamkeit zwischen denen bestehen? Und doch wird es behauptet, wenn die erste Menschensortierung ins Werk gesetzt wird. Sie sind alle Inländer und dürfen alle Ausländer, und das ist schon irgendwie eine Klammer. Die Einheit, auf die sich die Deutschen berufen, wenn sie selbst sagen, ja, ich bin ein Deutscher, diese Einheit hat also in ihrer allerersten Bestimmung überhaupt keinen positiven Gehalt. Positiv meine ich jetzt nicht moralisch, sondern logisch. Keinen logisch-positiven Gehalt. Der Gehalt ist rein negativ, und das heißt, der Gehalt heißt zunächst mal, man gehört zu denen, die als Inländer von den Ausländern geschieden sind. Das ist der ganze erste Gehalt dieser Sortierung. Daraus wird überhaupt nur dann ein positives Selbstbewusstsein, eine einheitliche, inländerumfassende Überzeugung, man sei doch Deutscher und habe es vielleicht auch gar nicht schlecht getroffen hierzulande, Wenn die Bürger an dieses Staates das Ausschließungsverhältnis, in dem staatliche Gewaltmonopole in ihrer Konkurrenz zueinander stehen, als ihre Sache betrachten, wenn sie sich die Konkurrenz, die zwischen Staaten besteht, die der Grund des gesamten Ausschließungsverhältnisses und Sortierungsverhältnisses ist, wie ihre Sache betrachten und sich diesen Schuh anziehen. Wenn Sie sagen, ich bin ein Deutscher, erklären Sie sich positiv zu dieser Einheit, machen Sie diese Einheit, über die Sie sich nicht ausgesucht haben, über deren Inhalt Sie nicht befinden können, zu einer eigenen Sache. Dabei ist das Urteil, wir haben gestern darüber gesprochen, ich bin ein Deutscher, wenn man es sachlogisch nimmt, eine falsche Aussage. Der ist nicht Deutscher im strengen Sinne des Wortes sein, sondern der ist zu einem Deutschen gemacht worden. Das ist der ganze Inhalt. Das ist, ja, wie gesagt, nicht die Wahrheit. Es ist doch nicht so, dass diese Klassifizierung da jetzt allein fiktiv wäre. Es sind ja mit diesen Deutschzahlen auch eine Menge realer Privilegien verbunden, auf die sich die Leute berufen und die sie ja ganz offensichtlich auch haben. Dadurch, dass sie zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt zwar vielleicht auch schlechte Chancen haben, aber immerhin bessere als die Ausländer. Dadurch, dass sie anders behandelt werden, wenn sie straffällig werden. Dadurch, dass sie noch leichter eine Wohnung kriegen als Ausländer. Das sind ja Privilegien, die nicht nur im Kopf existieren. Und ich denke, die spielen auch schon mit einer Rolle, wenn sich da einer auf seine Volksgemeinschaft beruft. Tja, müssen wir kurz drüber reden. Da darf man nicht einfach sagen, ja, der bezieht sich da auf was eigentlich nichts ist und was eigentlich gar nicht da ist. Und was nur ein Luftschloss ist. Wie das in Ihrer Revision ist. Ja, ich wollte zu dem Punkt noch was sagen, aber wenn Sie es jetzt schon ansprechen, dann machen wir es doch gleich. Zieh es gleich vor und lass es dann nachher weg. In der Tat, diese nationale Identität hat noch mehr Material. Und Sie haben einen Teil des Materials angesprochen, auf das sich die Deutschen berufen, ja zum Teil sogar stolz sind. Ich halte es aber nicht für Privilegien, sondern für Einbildung. Ich bin also entgegengesetzter Auffassung wie Sie. Ich kann es auch gleich an dem festmachen, was Sie gesagt haben. Erstes Argument. Es steht einem Privileg irgendwie schlecht an, wenn es immer nur dann eins wird, wenn man es mit einer ausgesprochen beschissenen Lage vergleicht. Wenn das der Fall ist, dann kann an der Lage, die man da als Privileg bezeichnet, auch nicht sehr viel dran sein. Das ist weiter zu erhärten. Und es ist ganz leicht zu erhärten. Denn dieses Privileg, man kommt eher an Arbeitsplätze ran als Deutscher, als der Ausländer, das ist in doppelter Hinsicht nicht die Wahrheit. Es ist nicht die... Moment mal, ich möchte gerne das Argument noch sagen. Nein, es ist auch nicht die Frage. Es wird ein Argument nur, wenn einen das Schicksal und die Befindlichkeit jenes einzelnen Arbeiters und Arbeitslosen nicht interessiert. Sagen Sie das, was Sie gerade behauptet haben, mal einem deutschen Arbeitslosen. Wenn der ein bisschen schlau ist, wird er sagen, dass im Durchschnitt das Blüm'sche Gesetz greift, dass wenn ein Betrieb neue Arbeitskräfte einstellen will, die Deutschen bevorzugt werden, nützt mir, der ich seit 4 Jahren arbeitslos bin, nicht. Das ist das erste Argument dagegen. Es ist also ein Standpunkt, der sowieso nur von einer nationalen Gesamtheit ausgeht und ein nationalistisches Kriterium an den Arbeitsmarkt anlegt. Daran weitergedacht, mein nächster Einwand zu Ihrem Argument. Der Inhalt des Privilegs hat es auch unabhängig von der entlarvenden Vergleicherei, mit der es eingeführt worden ist, in sich. Und da muss ich ein bisschen prinzipiell werden, um den Charakter der Einbildung klarzumachen. Der Inhalt des Privilegs ist eine Zwangsangelegenheit, schon wieder. Ich sage gleich dazu, eine Zwangsangelegenheit, die diese Leute sehr freiwillig vollziehen, was die Sache nicht besser macht. Wieso fällt es denn einem Menschen ein, der täglich über seine Arbeit schimpft, der sagt, verdammt nochmal, hoffentlich habe ich die Mühle bald hinter mich gebracht, der vielleicht mit 54 Jahren schon Frührentner ist und so weiter, der ständig damit rechnen muss, ob er mit seinem Geld auskommt, der also ständig Sorgen hat über das Verhältnis von Arbeit und Einkommen, mit dem er leben muss. Wieso fällt ihm ein, dass es ein Privileg ist? Das fällt ihm nur deswegen... Ich habe nicht behauptet, wenn ich das kurz anmerken darf, ich habe nicht behauptet, dass diese Form von Arbeit ein Privileg ist, sondern ich habe behauptet, dass es Privileg ist, dass der Deutsche im Vergleich zum Ausländer eher Chance hat, eine Arbeit zu bekommen, weil es eben tatsächlich für Menschen, der eine Arbeit hat, zwar immer noch mies geht, aber auch definitiv besser als jemand, der arbeitslos ist. Das weiß ich gar nicht. Doch, also... Das weiß ich gar nicht. Aber außerdem haben Sie eigentlich, fühle ich mich gar nicht korrigiert, sondern eigentlich nur nochmal bestätigt. Das Argument, was ich sagen wollte, ist, schauen wir es mal ein bisschen prinzipieller an. Betrachten wir es mal nicht nur über die Vergleichsbrille, in der schon eingeht, dass wir uns mit Maßstäben abgefunden haben, dass wir uns abgefunden haben, Maßstäbe in unser Leben anzulegen. Die immer heißen, naja, es ist vielleicht nicht ganz so schlecht. Ja? Sehr bescheidene Maßstäbe. Ja? Wenn man das mal ein bisschen prinzipieller betrachtet, dann muss man ja sagen, der Ausgangspunkt überhaupt, sich um Arbeit bemühen zu müssen, verweist auf eine ökonomische Lage, die eine Sortierung dieser Gesellschaft ganz anderer Art an den Menschen vollzogen hat. Eine Sortierung nach Leuten, die kein Geld haben und keine eigenen Mittel haben, Geld zu machen, und jenen Menschen, die es haben und die Mittel haben. Das sogenannte Privileg, auch nur vergleichsweise Privileg, ist also kein Privileg, sondern ist nichts anderes als eine gesellschaftlich an den Leuten durchgesetzte Notwendigkeit, ihr Arbeitsvermögen zu verkaufen, damit hier das, was Wachstum und Wohlstand heißt, ja, richtig, und im Moment, kleinen Moment, was der Deutsche vielleicht erst das begriffen haben und das haben die was. Ja, aber schauen Sie, ich lasse mich da nicht auf den Stand ein, dass die Menschen es nicht begriffen haben. Ich will Ihnen doch gerade sagen, was sie begreifen sollen. Ja? Ich mache doch das, was sie nicht begriffen haben, zum Maßstab meiner Befassung. So, ich sage, verdammt nochmal, spinnst du denn? Diese Lage, über die du dich auch noch ständig beschwerst, als Privileg zu kennzeichnen. Privileg ist doch bloß die Tour von dir, das vergleichsweise Privileg, ist doch bloß die Tour von dir, dich mit der Lage zu versöhnen, von der du selbst weißt, die hat dir ein Leben lang die Angewiesenheit auf einkommensabhängige Arbeit beschert. So ist es. Und so prinzipiell muss man an die Sache rangehen, sonst nützt es nichts. Also gibt es nach These 1 überhaupt keine Möglichkeit des Vollzugs dessen, was hier heißt, Vollzug nationaler Identität, außer in diesem ganzen Zusammenhang dessen, was Sie als Zwangscharakter. Ja. Ja. Gibt es keine Möglichkeit, nationale Identität zu vollziehen? Ich will meinen letzten Satz nochmal wiederholen, im Anschluss an deine Frage. Nationale Identität ist ein Selbstbewusstsein. Nationale Identität ist ein Selbstbewusstsein von Leuten, reden wir mal davon. Das heißt nichts anderes, als dass nationale Identität, dieser Nationalismus der Leute, das freiwillige Ja ist zu einer Zwangseinrichtung, der sie per Gesetz unterworfen sind. Die Frage ist natürlich, wie kommt das freiwillige Ja zustande? Und darüber haben wir gerade ein bisschen geredet. Das freiwillige Ja kommt zustande, weil den Menschen hierzulande, die über keine sprudelnde Einkommensquelle verfügen, die sonst an Waren, die es gibt, an Gebrauchswaren nicht rankommen können, nichts anderes übrig bleibt, als sich dem Sachzwang dieser Verhältnisse, ich komme an Gebrauchswerte überhaupt nur ran, wenn ich dafür Geld hinlege. Das ist der kardinale Sachzwang dieser Gesellschaft zu beugen. Und wer sich dem beugt und dann erstmal sagt, ja, auf der Grundlage mache ich mit, der entdeckt plötzlich in der Gesellschaft lauter Gelegenheiten und Privilegien, weil ihm überall gesagt wird, ja, hier kannst du doch deine Arbeitskraft verkaufen, du kannst doch auf den Arbeitsmarkt gehen und wenn du keine Arbeit kriegst, dann bist du doch ein Faulpelz, was denn schon die rassistische Übersetzung ist, die wir gestern festgestellt haben und so weiter. Aber meinen Sie nicht, dass es auch so ist, dass es nur noch zur Solidarität gesprungen wird? Das war mein Ausgangspunkt. Aber das Bewusstsein einer nationalen Identität, Bewusstsein, das geht nie per Zwang. Der Zwang ist die Grundlage. Und ich habe ja gesagt, nationale Einheit, eine richtige schöne, wird erst dann daraus, wenn die Leute zu dem, wozu sie genötigt werden, Ja sagen. Und das ist erstmal ein Widerspruch, ne? Weil wer sagt schon Ja zu einer Sache, zu der er genötigt wird? Auf dieses Problem hat er hingewiesen. Es ist in dieser Gesellschaft ein bisschen kompliziert. Ich habe vor einem halben Jahr mal einen Vortrag gehalten, wo ich das hier auch sehr ausführlich erklärt habe. Ich sage es in einem Satz. Das ist in der bürgerlichen Gesellschaft sehr kompliziert, weil in der Tat hierzulande hinter allen gesellschaftlichen Operationen, die ein Mensch vollziehen muss, um sein Leben zu gestalten, er nicht mehr auf persönliche Abhängigkeiten trifft, wie im Feudalismus, sondern nur noch auf sachliche Abhängigkeiten. Die heißen Geld, die heißen Arbeitsplatz, die heißen Ware und so weiter. Und diese sachlichen Abhängigkeiten, denen ist er ganz frei gegenüber, denen gegenüber wird er in Freiheit gesetzt. Das ist die Verrücktheit dieser bürgerlichen Gesellschaft. Es wird ihm niemand gesagt, muss arbeiten. Tja, was soll das arme Schwein denn aber tun? Außer zu arbeiten, wenn er kein Millionär zum Vater hat. Ich will den Gedanken hier nicht weiter wiederholen, weil ich ihn neulich schon mal vertieft habe. Ich denke, es macht Sinn, auch wirklich darauf, als Argument darauf hinzuweisen, zu sagen, der Staat ist ja erstmal einer, der eine Ökonomie Kraft seiner Gewalt in Kraft setzt, die ja erstmal den Begriff Privileg für die Leute, die unterworfen sind, wirklich nicht verdient. Das sind wir uns sicherlich einig. So, das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, wenn er dann die Leute, die quasi Zugriff zu ihrer Existenz nur darüber haben, dass sie ihre Arbeitskraft verkaufen, da nochmal eine Scheidung macht und dann von Privileg zu reden, also dem zu sagen, weil er dieses Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, in diesem Erpressungsverhältnis, auch noch von Privileg zu reden, dann ist es doch für den, dem das als Privileg einleuchtet, eigentlich viel, also als Argument für seinen Materialismus, müsste doch eigentlich viel näher zu sein, zu sagen, ja, was ist denn das eigentlich für eine Gesellschaft, für die ich überhaupt erstmal Glück haben muss, für die ich mich irgendwie bewähren muss, damit ich überhaupt eine Existenzgrundlage habe. Und für die ich mich bei denjenigen, die mir dieses Privileg zur Verfügung stellen, bedanken muss. Genau. Und so gesehen ist das Urteil Privileg bereits der Kern der nationalistischen Einfädelung in diese Gesellschaft. Ja, übrigens ist Nationalismus an einer erheblichen staatlichen Organisation. Eine Nationalstaatin, ja, würde ich schon sagen. Das ist sozusagen zu einer der Grundanliegen. Was heißt hier Nationalstaaten? Gibt es überhaupt auf diesem Planeten zu dieser Zeit eine andere Organisationsweise? Jetzt nicht mehr. Es gab früher mal andere als Nationalstaaten. Sicher, aber wir reden von der. Im Moment ist es sozusagen ein Anliegen des Staates oder des Apparates, also dass der Einzelne und die Gesamtgesellschaft diese nationale Identität vollziehen. Richtig. Und es ist in dem Maße ein Anliegen, wie das staatliche Programm auf die Einheit seines Volkes Wert legt. Und er legt in dem Maße Wert darauf, wie er meint, diese Einheit des Volkes, also die Loyalität, die gemeinschaftliche Loyalität des Volkes, benutzen zu müssen. Und das wird er in dem Maße von seinen Leuten einfordern, wie er selbst meint, Schwierigkeiten nach außen zu bekommen. Das ist schon die halbe Erklärung der nationalistischen Agitation in Deutschland seit den letzten Jahren. Ja, aber was ich sagen wollte, Ländern haben doch immer Privilegien gegenüber den Ausländern sozusagen. Schon allein nicht das Wahlrecht. Ja, damit hebt sich auf. Wahlrecht ist auch ganz ehrlich. Das ist ja manchmal objektiv, sind es keine Privilegien. Aber praktisch wird es von den Leuten, die schon Wunsch haben. Richtig. Als Vorteil wahrgenommen. Was ist denn das Privileg am wählen können? Schauen Sie, dieser Spruch, der früher mal in der Studentenbewegung kursierte, nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Das ist auf eine kurze, oder der andere Sponti-Spruch, der jetzt immer noch an den Wänden steht, ist auch nicht falsch. Wenn Wahlen etwas verändern würden, wäre sie schon längst verboten. Beide Sprüche sind ein Moment der Wahrheit über dieses Privileg. Da muss man sich mal klar darüber. Ich garantiere Ihnen, nächste Woche wieder 70% der Berliner nehmen das Privileg wahr und es geht ihnen nachher genauso wie jetzt beschissen. Das geht nicht. Man hat entweder eine Arbeitserlaubnis oder man hat keine Arbeitserlaubnis mit dem Papier. Gut. Das ist dem Mensch, dass es Menschen gibt, denen es schlechter geht als anderen, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ich will mich aber in der ökonomischen Sortierung nach der Lage, nach Schäden, da will ich mich nicht moralisch rumtragen, sondern will ich auch fragen, aufpassen, hat eigentlich der Vergleich zwischen einem deutschen Arbeitslosen oder Arbeiter mit einem anderen, einem Asylbewerber, der hier anklopft und arbeiten möchte und der aus Sri Lanka kommt oder aus Namibia oder aus Uganda kommt, macht es eigentlich einen Sinn? Pur moralisch kann ich sagen, ja, dem geht es noch schlechter. Auf der anderen Seite muss ich immer sagen, verdammt nochmal, was vergleiche ich da eigentlich? Was vergleiche ich da eigentlich? Ich vergleiche Angehörige von Gesellschaftssystemen, damit Gesellschaftssysteme, die in ganz anderer Weise beschlossen haben, Gebrauch von ihrem Volk zu machen. Am deutlichsten werden solche Sachen doch immer, wenn wieder zu Weihnachten uns die Caritas belämmert und sagt, diese armen Menschen, die hungern in Afrika. So, und wir haben doch wenigstens ein Einkommen oder die Stütze. Also bitteschön was rausdrücken. Dieser Vergleich ist ein moralisch hochwertiger. Das allein spricht schon gegen ihn. Politökonomisch liegt er ganz daneben. Wieso? Weil der Hunger, es ist weniger Subventionen nach Sri Lanka zu schicken, als jemand, der Ich erkläre es. Weil das, was Armut ist, von gesellschaftlichen Ansprüchen an Menschen diktiert wird, also von dem System und den Zielen, die dieses System mit den Menschen verfolgt. Hierzulande werden Menschen als Arbeitskräfte gebraucht und dann müssen sie auch als Arbeitskräfte erhalten und dann müssen sie als potenzielle Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, auch wenn sie mal nicht gebraucht werden. So funktioniert dieser komische kapitalistische Laden. Armut kann also hierzulande, da Armut funktional für den Weitergebrauch der Leute sein soll, nie das Verhungern sein. Das ist diesem Staat nicht hoch anzurechnen, sondern es ist zu erklären, wenn man es erklärt, dann wird man sagen, stimmt, der braucht die ja noch. Und verhungern dürfen sie erst dann, siehe Amerika, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. In Mittelafrika und in anderen Staaten ist es anders. Da existieren die gar nicht als Arbeiterklasse, als Arbeitsmaterial für eine innere Ökonomie, für eine innere Zirkulation, für ein Kapitalverhältnis, sondern einfach nur da und meistens im Wege. Und deswegen ist das Verhältnis des Staates zu diesen Leuten eins, gar nicht das eines des Volkes, was fit gehalten werden muss für nationale Anliegen, sondern die sind einfach genauso da und unnütz wie Städte. Also können sie auch verhungern von dieser brutalen Logik her. Deswegen meine ich, muss man aufpassen, wenn man diese Vergleichereien macht. Die taugen nicht, die sind pur moralisch. Wir müssen auf den Rassismus, auf den Rechtsradikalismus zurück. Verkehrt sich dann ganz obskur. Es gab bei uns einen Hochschultag zum 8. Mai. Da hat eine Studentin gesagt, ihr geht es als Deutsche deshalb so schlecht moralisch, weil es ihr so gut geht. Wenn sie sich vergleicht eben Drittweltländern, denen geht es ja so schlecht. Dieses Argument mit, wir leben ja auch schließlich auf denen ihre Kosten. Und denen geht es schlecht, weil es uns so gut geht. Und diese ganze Moral, die haben viele immer noch gefressen. Ja. Ja, jetzt musst du bloß sagen, warum sie nicht stimmt. Wenn du sagst, dass es Moral ist, dann ist es nicht widerlegt. Muss nicht stimmen. Es stimmt einfach, dies mit auf unsere Kosten stimmt gar nicht. Wer ist denn das uns? Bin ich denn der Herr Siemens? Bin ich denn der Herr Philips? Bin ich denn Herr Daimler-Benz, der seine Zweigwerke dort aufbaut? Ja, natürlich. Da muss ich mich schon gleich gemacht haben mit den Kapitalisten. Ja, da muss ich mich schon gleich gemacht haben mit den Kapitalisten. Da muss ich mit meinem, ich kann von mir nicht reden, sondern ich muss von Arbeitern reden, mit ihrem kümmerlichen Lohn, mehr oder weniger kümmerlichen Lohn, sozusagen immer schon halb den Profit des Kapitals eingesackt haben, der dort unten in Afrika oder sonst wo seine dicke Knete macht. Das ist doch die Lüge an dem Uns, das du angesprochen hast. die Nahrungsmittellieferung, ob nur in Nigeria oder immer, wie auch immer, sagen wir mal nach Ruanda, Burundi oder weiß der Geier wohin. Ne? Einerseits liegt dann die Überlegung, das ist billiger, das Zeug dahin zu schicken, wo es verbraucht wird, als es weiterzulagern, das wird zu teuer. Wir entfernen uns vom Thema. Hochinteressant, was Sie ansprechen. Aber ich will nochmal sagen. Was hat denn mit moralisch zu tun? Ja, müssen wir klären. Inwiefern ist das nun dem hiesigen bürgerlichen Staat? Und ist es nicht auch ein Privileg, dass der hiesige deutsche Staatsbürger Otto Normalverbraucher sozusagen genießen kann? Würde ich sagen, ist mit dem, was ich vorher gesagt habe, eigentlich schon beantwortet. Und ich würde gern darüber reden, aber wir kommen in eine ganz andere Schiene. Nochmal eben kurz gesagt, die beiden zentralen Behauptungen meiner ersten These, die ich hiermit abschließe, sollen sein: Der Rechtsradikalismus ist ein geborener Nationalist, geboren in Anführungszeichen. Sprich, in jedem Nationalisten steckt der Keim zum Rechtsradikalismus. Worin er sich jetzt nur unterscheidet vom Nationalisten, will ich im zweiten Teil, in der zweiten These klären. Es ist natürlich vollkommen richtig, mich dann zu fragen, ja, wie werden dann die Menschen zu Nationalisten? Das ist ja vorausgesetzt der ganzen Sache. Haben wir kurz drüber geredet, vor allen Dingen nach Ihrer Frage so ein bisschen gesagt, wie das geht, welche falschen positiven Formen des Bewusstseins ausgebildet werden, mit denen die Leute auch noch stolz auf diese nationale Einheit entwickeln. Kann man noch genauer machen, wie gesagt, aber ist nicht der Punkt. These 2 soll jetzt Folgendes erklären. These 2 soll jetzt erklären, was den Rechtsradikalen vom gewöhnlichen deutschen Nationalisten unterscheidet. Ich kann auch sagen, den Übergang vom gewöhnlichen deutschen Nationalisten zum Rechtsradikalen erklärt. Also worin der sich nochmal absetzt davon, worin er sich unterscheidet. Das soll die zweite These leisten. Die These heißt, These 2, rechtsradikale Bürger, die die Ausgrenzung der Ausländer als Beleg dafür nehmen, dass sich bei ihrem Deutschtum um ein Privileg handelt. Das ist nämlich die abstrakteste Fassung der Privilegtheorie. Ja, aber darauf beruht doch auch dieses Ganze. Lassen Sie mich doch noch einen Moment die Sache, erst die zweite These vortragen, dann können wir weitermachen. Ja, aber es wird doch als Privileg angesehen, Deutscher zu sein. Oder weiß ich. Ja, aber stimmt denn das? Ist das richtig oder falsch? Darum geht es doch. Muss man sagen, ja, okay, toll, du Deutscher. Oder was leisten wir für verrückte Einbildungen, du Nationalist? Das ist doch die Frage, um die wir streiten müssen. Das einfach darauf deuten, ja, die tun es doch. Wenn all das, was die Menschen tun und denken, nur deswegen, weil sie es tun und denken, in Ordnung ginge, dann können wir gleich einpacken. Also nochmal, das ist mir wichtig, jetzt nochmal wo der sich sozusagen emanzipiert von seiner nationalistischen Basis, der Rechtsradikale, wo er sich unterscheidet, wo die Differenz ist zwischen denjenigen, die dann halt Ausländer rausbrüllen und die sagen, und den Nationalisten, die sagen, ach, die sind doch, die stören doch nicht weiter und lassen wir die doch drin und die machen doch unsere Drecksarbeit, was genau dieselbe nationalistische Sortierung zugrunde hat, aber nicht den rechtsradikalen Schluss zieht. So, also These nochmal, rechtsradikale These 2 sind Bürger, die die Ausgrenzung der Ausländer als Beleg dafür nehmen, dass es sich bei ihrem Deutschtum um ein Privileg handeln muss. Das gültige Ausländergesetz, das Menschen mit anderer Staatsbürgerschaft Rechte verweigert, bestätigt diese Menschen dabei in ihrem rassistischen Befund. Diese Menschen müssen dann von minderwertiger Art sein, wenn der Staat sie zu Minderberechtigten erklärt. Das ist einer der zentralen Fehlschlüsse, mit denen der Material zur Bestätigung dieses rassistischen Befundes haben die Rechtsradikalen übrigens schon wieder, wie im ersten Fall bei der Sortierung Inländer, Ausländer, deutscher, demokratischer Politik entnehmen können. Schon wieder erweisen sich die Rechtsradikalen als lernfreudige Bürger dieser Republik. Besonders im Ausländerrecht und in der Ausländerpolitik, aber auch in der Außenpolitik werden sie fündig. Das Grunddogma des Ausländerrechts, ich habe schon darauf verwiesen, besteht nämlich nicht nur in dem prinzipiellen theoretischen Verdacht auf Illoyalität, weil Bürger eines anderen Staates, sondern dieser Verdacht auf Illoyalität wird dem Ausländer gegenüber ganz praktisch dadurch aufgemacht, dass das zeitlich begrenzte Aufenthaltsrecht, was einem Ausländer hier gewährt wird, mit Auflagen gespickt ist, die den Ausländer als minder berechtigtes Wesen ausweisen. In dieser staatlich verfügten Diskriminierung, wie es dann heißt, sieht also der Rechtsextreme den Beleg für die Minderberechtigung dieser anderen Menschen. Das ist der Beleg für diesen besonderen Rassismus seines Nationalismus. Wo Menschen mindere Rechte haben, da kann es sich nur darum handeln, dass sie auch nicht mehr verdient haben, also minderwertig sind. Der praktische Umgang dieser Gesellschaft, der nach diesen Inhalten des Ausländerrechts vollzogene praktische Umgang mit diesen Menschen, führt dabei dem Inländer die sattsam diese minderberechtigte Stellung des Ausländers vor. Da hat er jeden Tag ein neues Material, von dem er sagen kann, die gehören nicht hierher, weg damit. Schluss, den der Rechtsradikalist daraus zieht, führt gleich zur These 3. Wenn er mich Menschen zu Minderwertigen erklärt, der kann sie hier nicht dulden. Der muss sich zu dem Urteil durchringen, die haben hier nicht zu suchen. Denn, und solches hört man auch von Rechtsextremen, wenn er es zulassen würde, dass sich Minderwertige hier breit machen, ja, dann wäre ja der Inbegriff der nationalen Identität, das Deutschtum, gefährdet. Dann würde es ja von Minderwertigen, ich erinnere an diese schöne Formulierung, in Anführungszeichen schön von Stoiber, würde es ja durch Rast und damit seine tatsächliche rassische, völkische Identität verlieren. Also mit diesem Urteil, mit dieser Folge, anders sind sie, minder berechtigt, also minder wertig, schließt sich automatisch in dieser rassistischen Logik, Logik heißt immer die dieses Menschen, das heißt nicht richtig, sofort der nächste Schritt, der dann zur These 3 führt, an. Diese Eigenschaft, dieses minderwertige Gesocks, heißt es dann ja, darf sich im deutschen Volk nicht ausbreiten. Wir müssen der Gefahr einer Unterwanderung des hehren Deutschtums durch Minderwertiges vorbeugen. These 3. Von diesem völkischen Standpunkt aus betrachtet der Rechtsradikale seine deutsche Heimat und entdeckt also, ich habe es schon angedeutet, das war ja der Übergang zu These 3, Menschen, die gar nicht hierher gehören, weil sie Ausländer sind. Es geht aber noch ein bisschen weiter. Er stellt fest, dass allein durch ihre Anwesenheit diese Menschen einen Anschlag auf sein Allerheiligstes, sein Deutschtum darstellen. Sofern die Rechtsradikalen an der staatlichen Ausländerpolitik, in der sie das Vollzugsorgan durchaus ihres eigenen völkischen Standpunktes sehen, nun ein zu großes Maß an Toleranz gegenüber den Ausländern entdecken, werden sie politikkritisch. Werden sie kritisch gegenüber der Politik ihres geliebten Deutschlands und nehmen die für sie dann anstehende Säuberung zum Teil demonstrativ, um dem Staat zu zeigen, was er jetzt zu machen hat, schon mal in die eigenen Hände. Das ist jetzt der Übergang vom Fanatismus zur Praxis. Vom Ausgrenzungsfanatismus zum moralischen, von der moralischen Bewertung minderwertig zur Praxis der Ausgrenzung. Der Rechtsradikale macht sich die von ihm rassistisch ausgedeutete, völkisch ausgedeutete staatliche Menschensortierung also zum praktischen Anliegen. Er hält es für ein Gebot, das deutsche Volk, das Deutschtum, den deutschen Volkskörper rein und gesund zu erhalten. Und das geht nur, wenn die Ausländer dieses Land verlassen. Der minderwertige, heißt sein Verdikt, dem er jetzt praktisch folgt, ist schädlich, Und sofern ist er ein Feind des Deutschtums. Und wenn der hiesige Staat diese Feindschaft nicht richtig betreibt, dann muss ich, der ich darin doch die bessere Einsicht habe, die Sache in die eigene Hand nehmen und dafür sorgen, dass die Ausländer rauskommen oder dem Staat Beine machen, damit er das selbst vollzieht. Das ist These 3, in der ich klarstellen will, dass also bereits die pure Anwesenheit von Ausländern von Rechtsextremen bereits als Angriff auf ihr Allerheiligstes, auf das höherwertige Deutschtum begriffen wird, einfach weil sie Ausländer sind. Dem Ausländer, das ist deswegen der Schluss der rassistischen Konsequenz, dem Ausländer sind deswegen auch nicht von den fanatisierten Rassisten, den Rechtsradikalen, nicht irgendwelche bösen Absichten auszutreiben. Er fordert sie deswegen auch nicht auf, irgendwas zu unterlassen, Deutschherr zu werden, nicht mehr zu stehlen und so weiter und so fort, was der weiteren Vorurteile mehr sind. Das kann er dem Ausländer gar nicht als Angebot unterbreiten, weil der Ausländer unabhängig von seinem Tun oder Lassen es dem deutschen Rassisten gar nicht recht machen kann, einfach deswegen, weil er Ausländer ist. Das Urteil, er hat hier nichts verloren, macht sich ja gar nicht an bestimmten Handlungen des Menschen fest, sondern die bestimmten Handlungen, die zitiert werden, sind bloß der Beleg dafür, dass der ganze Mensch als Ausländer hier nichts verloren hat, minderwertig ist. Also kommt der Rassist seiner eigenen Logik nach wiederum zu dem Urteil, der Mensch ist in seiner schlichten Existenz hier bereits der Krebsschaden fürs deutsche Volk. Der kann sich noch so sehr anstrengen, vernünftig und deutsch verhalten, er hat ihr, weil Ausländer, nichts verloren. Das ist die letzte radikale Konsequenz. Ja. Daraus folgen solche Sachen wie, dass Rechtsradikale auch gegenüber Leuten, mit denen sie jahrelang zusammengelebt haben, auf einmal radikal werden. Der faschistische Zirkus, der dann Jugoslawien, Ex-Jugoslawien abläuft, ist dafür ein Beispiel. Es kommt deswegen für ihn Sie nicht... Das ansprechen. Was halten Sie davon, dass es Herr Genscher gesagt hat, das als die Kroaten? Ja, er hat das angezettelt. Und die Kroaten immer noch die Schaffung in der Fahne haben. Ja, wenn wir über Jugoslawien reden wollen, dann soll ich... Ich bin Jugoslawien, ich bin kein Deutscher, aber ich bin mit einer deutschen Frau regiert. Weiß ich nicht. Ja, ich habe das jugoslawische Beispiel ja dafür gebracht, dass plötzlich, wie plötzlich ganze Volksteile sich auf den Standpunkt dieses ethnischen Rassismus stellen. Ja. Und plötzlich an Menschen Eigenschaften entdecken, mit denen sie vorher friedlich zusammengelegt haben, die mit den Eigenschaften dieser Menschen gar nichts zu tun haben, die auch wiederum nichts anderes als das rassistisch, ethnisch vollzogene Ausgrenzungsurteil des politischen Interesses von irgendwelchen Karadzic, Milosevic und Tutschmann sind. Die wollen doch ihren Staat, ihren ethnisch sauberen Staat. Ja, Deutschland akzeptiert. Ja, wir haben es sogar nicht nur akzeptiert, sondern haben es vorangetrieben. Er ist Doktor der Geschichte. Richtig. Und für mein Wissen, ein Bundeskanzler, also ein oberster Staatsherr im deutschen Staat, irgendwie Doktor der Geschichte ist, wenn man vergessen hat, dass am 6. April 1951 Adolf Hitler die Frage überfallen hat und am 7. April die Regierung mit Antifavitsch und die akzeptiert hat und man das wieder macht. Also knapp 50 Jahre danach, nämlich im Mai 91, dann verstehe ich das auch nicht. Ja, das ist aber nicht wieder. Das ist nicht dasselbe. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Nein, das erkläre ich gleich in These. In These 4 gehe ich auf diesen Punkt nochmal extra an und erkläre, dass es nicht dasselbe ist. Ich wollte noch einen Punkt zu Ihrer Analyse bringen. Sie haben vorhin gesagt, dass diese Sortierung nach Inländern und Ausländern sich von Vertragen von den Staaten sich ergibt aus dieser Loyalität. Und jetzt gesagt, dass für den Rechtsradikalen der Ausländer prinzipiell weg muss, egal wie er sich verhält. Das ist doch ein Widerspruch in dem Erklärungsansatz, weil wenn der Ausländer sagt, zeigen will, ich bin jetzt loyal gegenüber der Bundesrepublik und bewahre das auch durch meine Praxis, dann wäre er ja eigentlich kein Ausländer mehr. Das ist auch ein Widerspruch von der Erklärung zu dem Staatsbürgerschaftsrecht. Nein. Weil da geht es nach Volkszugehörigkeit der Eltern und nicht nach irgendwelchen politischen Kriterien. Ja, Sie haben der Sachverhalt stimmt, den Sie ansprechen. Ich meinte, ihn gerade eben erklärt zu haben. Ich sage nochmal, wie ich die Sache sehe. Für den normalen Nationalisten ist es selbstverständlich, dass er sagt, wenn die Ausländer den Beweis erbracht haben, durch langes Hiersein, durch Straflosigkeit, durch Arbeit, durch deutsche Sprache, dass sie Deutscher als der deutscheste Deutsche ist, dann darf er aufgenommen werden in unsere große Gemeinschaft. Das ist der normale nationalistische Standpunkt. Ich habe aber gerade jetzt eben in These 2 und in These 3 noch ein Stückchen weiter gesagt, worin sich der rechtsradikale Ausländerfeind von diesen normalen deutschen Nationalisten unterscheidet. Der sagt, Achtung, Ausländer, die können sich noch so sehr deutsch verhalten, sie sind und bleiben von ihrer Natur her Ausländer und haben deswegen hier nichts verloren. Also der Sachverhalt, der sich übrigens in der ganzen Debatte über Staatsbürgerrecht für Ausländer nochmal zeigt, steht genau dafür. Dem hiesigen Staat, dem hiesigen praktizierenden Nationalismus unserer Berufsnationalisten, die stehen schon auf dem Standpunkt, naja, wenn sie lange genug hier gezeigt haben, dass sie dazugehören, nicht nur dazugehören wollen, sondern wirklich dazugehören, dann können wir mal drüber nachdenken. Dann bin ich sogar generell bereit, meinen Illoyalitätsvorbehalt zurückzustellen. Ja? Dann bin ich bereit dazu. Übrigens, daraus erklärt sich auch, warum die herrschenden Parteien die doppelte Staatsbürgerschaft nicht haben wollen. Die sprechen sogar richtig aus zwei Herren dienen. Das ist ja die Etablierung des schizophrenen Staatsbürgers. Der weiß ja gar nicht, wem gegenüber loyal sein soll. Wo es doch mir darauf ankommt, ist er nur mir gegenüber loyal. Deswegen sind solche Menschen wie unser Herr Bundespräsident und andere ganz strikt gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Also der Sachverhalt ist vollkommen richtig bemerkt, zeigt aber eigentlich nur die Sortierung zwischen dem ganz normalen Nationalismus und dem rassistischen Rechtsradikalen. Ich komme zu. Woher kommt denn diese Qualitätsunterschiede? Habe ich versucht, gerade eben zu erklären in These 2. Das entscheidende Argument für den Qualitätsunterschied liegt darin, die nationale Zugehörigkeit gleich als ethnische, als völkische auszudeuten. Und es als eine Sache der eigenen Natur zu betrachten, dass man Deutscher ist. Nicht nur als eine Sache der Überzeugung, der Zustimmung zu bestimmten Werten und Systemen, sondern eine Sache der Natur. Diese völkischen Rechtsradikalen, das sind welche, die ernst machen für sich in ihrem Denken und Tun, ernst machen mit dem Urteil, Deutscher ist man von Natur aus. Ist man vorstaatlich und der Staat, der hat nur eigentlich etwas zusammengefasst, was vorstaatlich längst an den Menschen drin ist, aufgrund von Geschichte, Sprache, Kultur und dem ganzen Quatsch. Die glauben das und praktizieren das. Gut, und wie kommen dann diese Leute drauf, dass sie das als vorpolitische Eigenschaft ansehen, nicht als politisches Ergebnis? Also zuerst heißt es doch erstmal nichts anderes als, dass der rassistische Rechtsradikalismus kein logischer Schluss ist aus dem bürgerlichen Nationalismus. Das heißt, dass es zwar in der Qualität zu einem solchen Schluss kommen kann, ist aber kein logischer. Das heißt, dass es nur ein weiterer Fehlschluss ist. Das heißt, dass die demokratischen Nationalisten jetzt nicht stehen geblieben sind und einfach nicht weitergedacht haben, es wurden zu Faschisten, sondern das heißt schlicht, dass die Rechtsradikalen diesen Unterschied nochmal durch einen weiteren Fehlschluss ergänzen, dass der Unterschied, der praktisch besteht, nochmal ethnisch erklärt wird. Und das ist die moralische Sortierung. Über den Privileggedanken, den Sie selber, also wenn Sie nochmal in These 2 reinschauen, Ja, aber das ist so, wenn das so stimmen würde, wie er sagt, dann ist dieser rassistische Nationalismus, der eine Antiqualität hat, doch wieder nur erklärt in der Anfälligkeitstheorie. Der ist irgendwann schon da und irgendwann erfolgt dann dieser Sprung von Staatszugehörigkeit als politische Eigenschaft. Nein, als ethische Eigenschaft. Und der Sprung erfolgt nur, weil Angst schon gemacht hat. Der wurde so übergang bei dir schon verstanden. Aber es gibt keinen logischen Grund dafür. Nein, es gibt schon einen Grund. In der Qualität der Moral. Das ist auch am Anfang gesagt worden. Und der Grund liegt einfach in dem Willen der Leute, an diesem Verhältnis festzuhalten und das positiv für sich auszudeuten. Das heißt dann umgekehrt. Das klingt natürlich genau. Ihre Staatsbürgerschaft ist ja nichts weiter, als dass sie einem Staatsprogramm unterworfen sind. Es ist ja auch nicht so, dass ihnen das gänzlich unbekannt wäre. Sie machen es nur, sie ziehen nur den Schluss daraus, dass sie dann auch mit ihrer ganzen Person dafür einstehen wollen. Und dann liegt allerdings der Schluss nahe, das auch mit seiner ganzen Natur machen zu wollen. Ich würde es ein bisschen anders formulieren, weil das mit dem Hinweis auf den Willen, so wie du es gesagt hast, fast auf den Nationalisten auch schon zutrifft. Die Differenz, die ich ansprechen wollte, und die muss ein Rechtsradikaler machen, die muss er denken, damit er einer wird, unabhängig davon, ob er der Erste oder der Tausendste ist, muss er gedacht haben, liegt in der, ich sag's mal in Kurzfassung, moralischen Bewertung seiner nationalen Zugehörigkeit. Man kann zu seiner Nationalität stehen und sagen, ich bin halt einer und versuche damit mehr oder weniger klarzukommen. Der Rassist oder der völkische Rassist sagt, dass ich das bin, ist nicht nur gut, sondern ein Verdienst, was ich mir als meiner Person anrechne, ein Verdienst, von dem die anderen ausgeschlossen sind, was darauf verweist, dass offensichtlich dann bei mir eine Höherwertigkeit meiner Natur vorliegt, als bei denjenigen, die nicht dazu gehören. Das sind zwei Gedanken. Das Verdienst aufgefasst wird und der nächste Sprung ist, das Verdienst schon hat. Ja, aber gleichzeitig niemand anders das erwerben kann, der nicht von richtig. Nicht aber in dem moralischen Charakter dieses Verdienstes, was er sich da anrechnet. Das ist, wir können es euch wirklich so merken, die moralische Bestimmung des Nationalen, die moralische Ausdeutung der nationalen Zugehörigkeit. Das macht es. Das ist nicht nur so, sondern das ist überhaupt ganz toll und dadurch werde ich emporgehoben über diejenigen, die es nicht sind. Ja, das ist der Inhalt davon. Gut, das schon vor 50 Jahren da war. Ja, und? Das hat ja gleich wieder in den 30 Jahren gegeben. Ja, natürlich. Ja, klar. Dann lerne ich doch nichts dazu. Dann habe ich doch gar nichts gelernt aus der Geschichte. Da ist was dran, ja. Ja. Geschichte ist auch nicht dazu da, dass man aus hier was lernt. Naja, aber ich meine, das ist doch, ich weiß nicht, für mich ist doch der Ansatzpunkt, was sollte man dagegen machen? Ja, das müssen wir aber erst, das können wir erst dann klären, wenn wir wissen, worum es geht. Was es ist. Sonst können wir die Frage nicht beantworten. Das sind doch, weiß ich, in den Nürnberger Prozessen wurde das ja auch verstaatlicht, dass man Menschen umbringen darf, nur weil sie eine andere Zugehörigkeit haben, einen Glauben haben, weiß ich. Und das alles nur, weil die Leute ja auch neidisch waren, dass die Leute geschäftstüchtiger waren, weil sie ihr Eigentum erlangen wollten. Und ich meine, das ist ja etwas, das ja schon mal da war. Ja, natürlich ist das wahr, war das schon mal da. Na klar. Genauso, ich kann meinen Gedanken auch historisch formulieren. Mein logischer Gedanke, der heißt, der völkische Rassist, der Rechtsradikale, von dem ich hier ausgehe, der im Nationalisten immer schon drinsteckt, den Gedanken historisch formuliert, kann ich sagen, in der Weimarer Republik, in der dortigen nationalistischen Erziehung des Volkes, Versailles, eine Schande und so weiter und so fort, Knebelung durch die Siegermächte, das Rheinland gehört uns und so weiter. In dieser nationalistischen Erziehung lag dieser völkische Faschismus schon drin. Und den haben die Parteien gepflegt und Hitler hat mit denen ernst gemacht. Ja, aber ich meine, das ist doch etwas, als wenn ich, weiß ich, ewig auf einer Stufe bleibe und überhaupt nicht mehr vorankomme und überhaupt nicht. Und wir sitzen hier dafür, damit das ändert. Aber ändern können wir es dann, wenn wir wissen, woher es kommt. Schauen Sie, und wenn in der Welt lauter Theorien vertreten werden, die sagen, jeder Mensch trägt seinen kleinen Hitler mit sich herum und überhaupt ist es ein Produkt von Aggressivität, dann kommen die Menschen auf die Couch und müssen immer in sich gehen und nie kommen wir dem Grund des Faschismus auf die Sprünge. Deswegen sitze ich hier und rede mit dem Mund fusselig, damit endlich die Sache sich mal ändert. Bin ich mit Ihnen vollkommen einer Meinung? Ich habe noch ein, weil was du vorhin gesagt hast, die Frage, finde ich so wichtig, dass da, zumindest nochmal, weil für mich ist es noch nicht geklärt. Ja, für mich auch noch. Also diese Frage, wie kommt es zum Rassist? Also ich meine, du kannst es wirklich bloß so fassen, also kannst es wirklich bloß so erklären, dass du sagen, es ist kein notwendiger Schluss aus dem bürgerlichen Nationalismus, aber ein möglicher. Und dass man ihn zieht, dass man so weit geht, ihn zu ziehen. Das liegt halt in dem besonderen Bedürfnis, sich das, was man moralisch bereits vorfindet, nochmal ethnisch zu erklären. Also ich finde, also ich mache halt bloß darum, dass er gesagt hat, da ist dagegen Sprung vor sich. Und ich finde, da braucht man sich wirklich nichts mehr dazu denken. Also da springt man auch nicht mehr geistig. Ja, also ich habe jetzt den Hauptunterschied gesehen zwischen der Auffassung von der nationalen Zugehörigkeit als politisch erklärt. Kriterium, wie er es erklärt hat, mit der Loyalität und wie es für den Rassisten dann auf einmal zum völkischen Kriterium wird, was den Menschen fremdsteckt, was er nicht mehr ändern kann, egal was er tut. Und das erschien in der Darstellung, die wir jetzt gehört haben, wie ein Sprung und ist für mich irgendwie ein Widerspruch, weil ich da nicht sehe, was den Sprung erklären könnte und was jemand diesen Kick geben könnte, den Sprung zu machen. Und da braucht er keinen Kick, außer dass es ihm einleuchtet. Was anderes gibt es da nicht. Wieso leuchtet jemand an, wenn wir vorhin gesagt haben, das ist eine blöde Frage. Das nicht logisch ist. Da wollte ich nochmal einen anderen Aspekt reinbringen und fragen, wieso ist denn diese Autonomisierung, dieses Ethnische, denn dann schon im Staatsbürgerschaftsrecht drin in der Bundesrepublik. Das heißt, jemand ist Deutscher, wenn er deutsche Eltern hat und nicht nach politischen Zugehörigkeiten, wer in dem Hoheitsgebiet geboren ist. Und dann sieht den Unterschied dann wieder nicht, sondern sehe ich es eher so, dass dieser gemäßigte oder bürgerliche Nationalismus, wie Sie es genannt haben, in der Form eigentlich nicht so existiert, sondern alles schon gewissermaßen ethnisch ist, einen Nationalismus hierzulande und da eigentlich gar kein so großer Unterschied zwischen den Nationalismus staatlich durchdrücken und den Militanten machen. Nein, das sind lauter falsche Konsequenzen, die will ich eigentlich in These 4 noch ansprechen. Ich möchte nochmal versuchen, darauf zu antworten. Wir haben, der Ausgangspunkt war doch, der Ausgangspunkt ist doch die nationale Identität, nicht nur als Loyalitätsverhältnis, oder gehen wir mal vom Loyalitätsverhältnis aus, das ist doch schon verräterisch. Verräterisch ist daran, dass da doch noch zumindest eine Spur, ein falsches Bewusstsein davon da ist, dass es einen Gegensatz gibt zwischen Staat und Bürger. Wenn du sagst, verräterisch ist, das sind nicht mehr die Loyalen. Lass mich mal ausreden. Dass die Bürger durchaus andere Interessen haben als der Staat. Wenn man dagegen, also das Ideal des Zusammenschlusses hält, wenn dieser Zusammenschluss auch alle Gegensätze zwischen den Leuten, die Freyrk ausführlich genannt hat, Gegensätze, die Leute ja ebenso gut zum Handeln motivieren könnten, anstelle der eingebildeten nationalen Identität, wenn man also an dieser Nationalität gegen alle Gegensätze festhalten will, einschließlich des darin noch enthaltenen Wissens von einem Gegensatz zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen Staat und Bürger, dann kann man das konsequenterweise nur machen, indem man diese Eigenschaft in die Natur der Leute verlegt, das Gesellschaftliche in sie hinein verlegt. Das ist die Logik dieses Gedankens. Also ich hatte über die Ministerin. Das ist die Logik dieses Willens, besser gesagt. Sehr formell gesagt, bitte. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich komme mit den ganzen Theorien, du weißt also auch von diesen Gefahren aufgeworfen werden, nicht so richtig gerecht. Auch bei Ihnen habe ich da was zu beanstanden. Also erstmal sind ethnologische und kulturelle, ethnische Völker da, die sich zu nationalen Völkern zusammengeschlossen haben. Und man begeht einen großen Fehler. Und ich sehe, im Haufen ist hier alles jüngeres Volk. Und jüngere Leute und halten sich vorzüglich eher mit den letzten 50 Jahren, mit den meisten jüngeren Kerls hier, mit den letzten 10 oder 20 Jahren hier auf. So, das gab es doch alles schon viel früher. Und ich kann diesem allen nicht folgen, weil ich nämlich nur die Freiheit nehme und stelle vor dieses Wort, was hier mit Negativzeichen steht, Nationalismus, nehme ich mal, mache einen Strich runter und das ist ein Plus. Es war nämlich mal ein Plus für die Völker, dass sie sich zu nationalen, zu Nationen zusammengeschlossen haben. Nationen zusammengeschlossen haben? Ja. Internationale Gedanken. Ich möchte mal ein Beispiel dafür haben, dass die Völker, also Menschen, zu Nationalstaat zusammengeschlossen haben. Wo hat das jemals gegeben? Wo hat es jemals in der Geschichte der letzten 150 Jahre gegeben, dass Menschen sich zu einem Staat zusammengeschlossen haben? Von mir aus Völker nicht zu einem Staat zusammen. Wo ist hier im Histomat gewesen? Wir finden den Feudalismus gar nicht mehr so schön, jetzt gründen wir einen neuen Nationalstaat, so war das nicht. Also ich denke vor allen Dingen, dass wir heute doch an einem ganz anderen Punkt sind. Also du gehst in die Geschichte zurück und willst du jetzt damit sagen, dass was damals gut war, ist heute auch noch gut? Also was, was hat denn der davon überhaupt? Abgesehen stimmt das gar nicht, was er über damals erzählt hat. Das ist einfach eine Lüge, das ist eine Unwahrheit. Das bürgerliche Bürgertum war der Nationalstaat als solche eine gesellschaftliche Errungenschaft, eine soziale Errungenschaft. Fürs Bürgertum, ja. Und dann auf diese Sachen zurückzukommen, dass der Bibel unter uns sitzt, ja, wissen wir doch auch, dass damals der fortschrittliche bürgerliche, so muss man mal sagen, der fortschrittlich bürgerliche Handwerkermeister eigentlich seinen Gesellen schon wieder der Teufel im Nacken war, weil er ihn ausgebeutet hat. So, und diese Widersprüche, wenn man hier, ja, solche Widersprüche kann man hier heute nicht bis ins Einzelne wegnehmen wollen und eine liebe Gesellschaft machen wollen. Das hieße ja alles gleich, alles nett, alle freundlich, auch jetzt in den deutschen Staaten jetzt, und das hieße nämlich Stillstand. Und deswegen besteht aber aus Widersprüchen. Also lassen wir es doch mal zu hören. Also ich möchte mal die prinzipiellen Argumente anhängen, dass Leute, die nicht verstehen, dass wir die Unterschiede zwischen den Menschen und die individuellen Unterschiede nicht in der Struktur von Nationen oder Völkern oder so ordnen möchte und begriffen wissen möchte, nicht immer sagen, ja, dann ist doch alles gleich. Also nicht sagen, die Widersprüche haben doch alle unter sich, selbst dieser Jugoslawe dort, da wird der Nachbar nicht verstehen. Und dieser Jugoslawe dort schlägt, nicht du jetzt, schlägt seinen Nachbarn vor den Kopf. Und dieser Türke, den wir so jetzt in Schutz nehmen müssen, weil er vielleicht da angepöbelt wird, dieser Türke wirft, weil er einen Hausmeister macht in einem deutschen Haus, wirft den anderen Türken raus. Verstehst du? So sieht das aus. Du weißt es auch so. Also ich meine, die Widersprüche sind in jedem Volk, in jedem Volk. Es ist auch so, dass erst die Nachbarn, weiß ich, die Jugoslawien auch viele Nachbarn eingestanden haben, seit sich Deutschland da eingemischt hat. Nein, das ist auch nicht richtig. Eure kommunistische Partei hat sich geteilt in drei Debatten. Ich habe die drei Debatten stellen eigentlich die Partei der Möglichkeit von zwei Medien. Ich muss eine auch. Moment, ist das auch so? Doch, sieht vorher. Wie erklären Sie, dass diese Asyl... Wir wollten es vor drei Jahren noch nicht, das Ausländergesetz. Gibt es eine Erklärung? Wieso ja, jetzt in 90er Jahren? Gibt es. Eine Erklärung, ja. Also, dass das Ausländergesetz nicht kassiert wurde, ist klar, weil es ja ein bürgerliches Gesetz ist. Ja. Bloß, wieso haben Sie den Asylartikel reformiert und mit dem Gesetz versehen, was es sozusagen entschärft? Diese Frage und das Jugoslawien-Problem wollte ich gerade in These 4 erläutern. Deswegen erlaube ich mir mal die Freiheit, gleich überzugehen zu These 4, allerdings nicht ohne noch eine Zwischenbemerkung zu machen. Ich möchte das eine Problem, wo es hier zahlreiche Zustimmung gab, das irgendjemand aufgebracht hat. Diese ständige Nachfrage, wieso leuchtet einem Menschen ein Gedanke ein? Auf diese Frage, die ja offensichtlich sehr spannend zu sein scheint, die ich für tödlich langweilig halte und für den Übergang in ganz falsche Richtungen, möchte ich aber nachher, wenn wir fertig sind, nochmal reden, weil das Psychologie ist und nicht mit dem Rassismus. Ansonsten nochmal, nur einfach nochmal gesagt, den Übergang, die beiden Übergänge, die ich jetzt gemacht habe, heißen: Ein Mensch, der Ausländer raushaben will, sagt Ausländer raus, Deutschland den Deutschen. Der Mensch, der das sagt, der hat seinen Nationalismus schon etwas vorangetrieben. Der hat seinen Nationalismus darin vorangetrieben, dass er gesagt hat, nicht nur es gibt die verschiedenen, der stellt sich nicht nur auf den Standpunkt der Unterscheidung nach Inländern und Ausländern, sondern der entnimmt dem Umgang mit In- und Ausländern das Material für seinen Fehlschluss, dass die einen minderwertig und die anderen höherwertig sind. Das nenne ich die Moralisierung des Nationalismus. Das war These 2. Jetzt greift er sie aber tatsächlich an. Jetzt macht er das tatsächlich. Das ist der Inhalt von These 3, wo ich gesagt habe, der wendet diesen Gedanken als Maßstab an die hiesige Politik an und sagt, dieser Staat, das ist doch meiner, das ist doch der Sachwalter des Deutschtums. Also hat er doch das Deutschtum rein und sauber zu halten und die Minderwertigen nicht mehr hier zu lassen. So er das nicht macht, stellt dieser Mensch sich nicht die Frage, ja, was will denn der eigentlich, was hat denn der eigentlich für eine Ausländerpolitik vor, sondern sagt, der vergeht sich an Deutschland, der betreibt fast so was wie Vaterlandsverrat, da muss ich auf die Straße gehen, Ausländer anzünden, um ihm zu zeigen, was ich da gehört. Das sind die drei Schritte, die ich bislang gemacht habe. Aber das sind doch Menschen, die nicht weiterdenken. Was heißt nicht weiterdenken? Die genau das denken. Die genau das denken. Ich möchte jetzt das Rad seine letzten Thesen zu Ende bringen, dass wir dann anfangen zu diskutieren, weil ich das jetzt mal im Zusammenhang hören möchte, weil mir das dann leichter fällt, es nachzuvollziehen. Ich finde es ja auch richtig, die ganzen Fragen ranzutragen und so, aber das finde ich so irgendwie besser im Vorbild. Also ich wollte bloß sagen, jetzt sei noch eine Ahnung, dass wir damit rechnen müssen, dass wir halt sehen, wie es immer hier üblich ist, auch rausgeschmissen wird. Ja, ich schmeiß schon ganz viel hier auch raus, damit wir nicht rausgeschmissen werden. Ich wollte nur sagen, untergebracht in These 3, wollte ich noch haben, es deutet deutlich nochmal an, dass darin übrigens auch die Erklärung dafür liegt, dass jetzt die Rassisten, also die rechtsradikalen Ausländervereine, dasselbe Sortierungsprinzip auf die Inländer beziehen. Also plötzlich nach denselben Kriterien sagen, ja, wenn das so ist, dann muss ich doch die Deutschen mal darauf hin sortieren, ob die eigentlich alle zu Recht den deutschen Pass haben. Und schon ergibt sich aus demselben moralischen Nationalismus, diesem Rassismus der Rechtsradikalen, ein Übergang, dass es für sie plötzlich derselbe Gedanke ist, Ausländer anzuzünden und Schwule und Behinderte zu drangsalieren, obwohl die einen deutschen Pass haben. Er sagt zu denen, minderwertig, also nicht berechtigt zum Deutschtum. Kennen wir alles aus dem Faschismus. Nee, ich wiederhole, schäf darüber. Ja, gut. These 3. These 3 soll erklären, was eigentlich die demokratischen Nationalisten, die regierenden Nationalisten, an den Rechtsextremen stört. Ja? Es hat ja, es muss doch erklärt werden. Wir haben jetzt sehr viele Gemeinsamkeiten schon benannt. Es muss doch erklärt werden, warum die verfolgt werden. Warum, wenn auch zögernd, die Polizei in Lichtenhagen, Hoyerswerda eingreift. Die Strafe von Solingen und so weiter und so fort. Das, die These heißt, deutsche Demokraten, habe ich das genannt, These 4, erschrecken über das Produkt, den Rechtsradikalismus, leider durchweg aus falschen nationalistischen Gründen. Moralisierende deutsche Ausländerfreunde entdecken in den Rechtsradikalen und Neofaschisten einen Anschlag auf ihre geliebte Demokratie, deutsche Demokratie, und veranstalten Lichterketten, um dem Ausland zu zeigen, dass nicht alle Deutschen böse sind und Ausländer verbrennen. Dass die das nicht tun, ist auch ein nationalistisches Anliegen. Für die regierenden Demokraten, ich will mich im Folgenden jetzt mal nur auf die Regierungspolitik beziehen, nicht auf die Lichterketten-Deutschen. Für die regierenden Demokraten, die Kohls, Kinkels, Scharpings, sind die Rechtsradikalen, je nach politischer Konjunktur, da kommen wir auf den Punkt, den ihr von euch am Anfang angesprochen wollt, entweder eine Störung ihrer Ausländerpolitik, ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder eine unerwünschte politische Konkurrenz. Und je nachdem, als was sie dingfest gemacht werden, wird mit ihnen verfahren. Ausführung dazu. Die Kritiker der Polizeiaktionen von Hoyerswerda gegen die Skins, Neonazis und die anderen guten Deutschen, die lagen natürlich ziemlich richtig, als sie gesagt haben, die Einsatzkommandos, die lassen ja praktisch die Rechtsradikalen gewähren. Die führen sich auf. In der Tat war die Berichterstattung über die tagtägliche Randale, deswegen musste sie auch stattfinden, als Argument dafür, dass es so mit den Deutschen, mit der Ausländerüberflutung in Deutschland nicht weitergehen kann, parteipolitisch benutzbar für die Ausländerpolitik der regierenden Parteien. Die Politiker leisteten sich in der Stellung zu dieser Randale eine Abwägung zwischen zwei Gütern. Die Taten der deutschen Mordbrenner galten ihnen einerseits als Gratiswerbung für ihr Anliegen, die Ausländerfrage einer endgültigen Lösung zuzuführen. Andererseits aber galten sie ihnen, das ist der andere Wert, den sie da in Rechnung stellten, als Verstoß gegen das Prinzip, dass in unserer Demokratie nur die Staatsmacht zur Gewalt befugt ist. Und jeder, der sich privat Gewalt anmaßt, die ganze Härte der staatlichen Strafaktionen spüren muss. Entschieden, nach welchem Prinzip, nach welchem Wert nun umgegangen wird, wurde von Fall zu Fall. Manchmal wurde beides gemacht. Wurden sie erst gelassen, wurde dem Polizeipräsidenten gesagt, nun lass ihn mal ein bisschen, und erst dann, weil die Bilder im Fernsehen machen sich gut, Gratiswerbung habe ich das genannt, und dann wurden die Redelsführer zugleich verhaftet und gesagt, so gehört sich's aber nicht, weil das Gewaltmonopol ist bei mir. Das ist aber noch nicht alles. Es geht mit dem Umgang der staatlichen Politik, Berufsnationalisten habe ich die mal genannt, noch ein bisschen weiter. Ich habe bereits angedeutet in These 3, dass sich bei aller Gemeinsamkeit in der aktuellen Ausländerpolitik zwischen Rechtsradikalen und Berufsnationalisten der Demokraten immer die Wege zwischen den bürgerlichen Nationalisten und den Rechtsradikalen an einem ganz bestimmten Punkt trennen. So sehr sie in der Ausländerfrage, in der aktuellen Form der Ausländerfrage, auf einer Meinung waren, es gibt immer einen Punkt, in dem trennen sie sich. Demokratische Ausländerpolitik stigmatisiert Ausländer zwar auch rassistisch. Die Reden von den Innenministern sprechen da Verbände. Aber demokratische Ausländerpolitik weiß im Umgang mit den Ausländern eigene staatspolitische, ökonomische und sonstige politische Anliegen dabei durchaus zur Geltung zu bringen. Wo der Rechtsradikale nur nach seiner rassistischen Logik verfährt, da begutachtet der moderne bürgerliche Staat, das ist ihm nicht zugute zu halten, das ist erstmal nur eine Feststellung, da begutachtet der moderne bürgerliche Staat auf der von ihm vorgenommenen prinzipiellen Sortierung nach In- und Ausländer das Menschenmaterial, was hier anklopft, und weist schon Gründe bei bestimmten Ausländern seinen prinzipiellen Loyalitätsverdacht erst einmal zurückzustellen, und zwar auf Zeit zurückzustellen. Er stellt nämlich immer zugleich die Frage, inwieweit die Ausländer, die hierher wollen, für nationale Anliegen benutzbar sind. Benutzbar sind. Übrigens, um das auch nochmal zu sagen, es ist keineswegs von vornherein entschieden, ob derjenige Ausländer schlechter dran ist, der für benutzbar erklärt wird, oder der schlechter dran ist, der für nicht benutzbar erklärt wird. Das ist aber eine andere Frage. Also, wo der Rassist, wo der Rechtsradikale einfach auf den Ausländer deutet und sagt, der ist von Natur undeutsch und deswegen eine Gefahr, sagt der Demokrat, ist der demokratische Staat seinen politischen Anliegen verpflichtet und sagt, ja hoppla, mal gucken, prinzipiell natürlich, Verdacht, weil Bürger eines fremden Staates. Aber wenn er so gut Eishockey spielt, dann wollen wir nochmal schnell zum Deutschen machen. Und jene Türken und Kurden und so weiter, die hier jahrelang gelebt haben und den Deutschen in Deutschtum längst überbieten, na warum denn nicht? Oder in bestimmten anderen politischen Fragen ging das ja auch. Also, diese ausländerrechtlich übrigens immer legalisierte, immer abgesicherte Sortierung nach nützlichen Ausländern und solchen, die keinen Beitrag zum nationalen Allgemeinwohl, wie das dann heißt, leisten, das erscheint den völkischen Nationalisten, den Rechtsradikalen, wie ein Verrat an Deutschland. Die politischen Kalkulationen der herrschenden Demokraten, die den Ausländern schon einmal eine willkommene, lohndrückende Zufuhr für den Arbeitsmarkt sehen, oder die politische Flüchtlinge, als es den Ost-West-Gegensatz noch gab, zur Anprangerung sogenannter Unrechtsregime benutzen konnten und dann übrigens vergessen haben, sind Rechtsextremen ziemlich fremd, diese Kalkulationen. So sehen sich die Rassisten, die Rechtsextremen, einerseits durch die ab und zu fälligen Rassismen in der ausländerpolitischen Debatte und durch das bundesdeutsche Abschiebungsrecht bestätigt, aber andererseits vermissen sie ihren völkischen Rassismus als durchgängigen Maßstab der Praxis deutscher Ausländerpolitik. Immer wieder monieren sie, werden Ausländer, polnische Tagelöhne, Kriegsflüchtlinge und so weiter hereingelassen und längst nicht alle Ausländer werden abgeschoben. Ihr Rassismus gerät in Konflikt mit der kalkulierenden Handhabung des sogenannten Ausländerproblems, das die regierenden Nationalisten anstellen. Deshalb tragen sie dann auch ihren Konflikt auf die Straße. Und nur in dieser Frage ist es ein Konflikt. Wie radikal muss man eigentlich mit dem prinzipiellen Urteil, die gehören hier nicht her, umgehen? Sind davon aus nationalstaatlichen Gründen Abstriche erlaubt? Der demokratische Staat sagt ja. Als Lohndrücker immer, wenn sie dann ihren Dienst erfüllt haben, dann wieder bitteschön ab. Der Rassist sagt in seinem rassistischen Wahn prinzipiell nein, bei Gefährdung des Deutschtums. Also. Insofern wäre es dann unerwünschte politische Konkurrenz. Genau, das ist der nächste Schritt. Es ist nichts anderes als eine unerwünschte politische Konkurrenz. Es handelt sich nicht um einen prinzipiellen Gegensatz in der Politik. Es handelt sich nicht, schon gar nicht, um einen Systemgegensatz, um sich ausschließende politische Werte, der Gegensatz von Gewalt und Frieden, zwischen Toleranz und Unfreiheit. Alles Quatsch. Alles Quatsch. Das ist eigentlich schon der nächste Gedanke, den ich damit angedeutet habe. Ich will jetzt nochmal ein paar Beispielen machen, gerade weil Jugoslawien und andere Sachen angesprochen waren. Also, die Rechtsradikalen täuschen sich nicht, wenn sie in den Verlautbarungen der bürgerlichen Parteien überall Rassismen entdecken. Aber sie täuschen sich sehr wohl, wenn sie diese Rassismen deswegen für den gültigen Maßstab bundesdeutscher Ausländer- und Außenpolitik halten. Das entschuldigt ihnen, wie gesagt, nicht. Natürlich beherrschen auch die etablierten Parteien selbst den völkischen Rassismus verbal, wenn es gilt, Wolgadeutsche, Sudetendeutsche und sonstige deutsche Minderheiten im Osten ausfindig zu machen und zum Grund für die Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines fremden Souveräns zu erklären. Hier ist auseinandersortiert. Rassistisch wird ein imperialistisches Anliegen vorgetragen. Ein bisschen was anderes als Faschismus. Gemütlicher nicht, aber ein bisschen anders begründet. Wenn es gilt, per Affirmation, per Zustimmung von ethnischen Staatsgründungsanliegen, die es in Jugoslawien gab, von ethnischen Staatsgründungsanliegen von Kroaten und Slowenen, nichts anderes zu betreiben als sowas wie ein südeuropäisches Schäfchen ins deutschnationale Trockene zu bringen, dann ist die Zustimmung zu ethnischen Staatsgründungsanliegen, zu ethnischen Säuberungen durchaus drin, was im umgekehrten Fall, wenn die Politik eines solchen faschistischen Staates nicht ins eigene Konzept passt, als Faschismus gegeißelt wird. Das ist der kalkulierende Umgang damit. Wenn also hierzulande in der Linken Rassismen entdeckt werden, in der deutschen Außenpolitik, ist das eine richtige Entdeckung. Wenn daraus der Schluss gezogen wird, das ist ja Faschismus, das ist eine falsche Verlängerung. Das stimmt nicht. Dadurch wird es nicht besser, wenn ich sage, es ist kein Faschismus, weil, kann ich nachher noch was zu sagen, der heutige Imperialismus, selbst gemessen an den Maßstäben des historischen Faschismus, diesen Faschismus längst überholt hat. Außerhalb der Kriterien, die kapitalistisch gelten. Wenn die Rechtsradikalisten diese Position auch noch zu thematisieren, und das machen die Reps, das macht GVU und so, die haben richtige Programme, dann ist der Übergang von dem rechtsradikalen Straßenkämpfer zur politischen Organisation, die dann nichts anderes als eine politische Konkurrenz ist, die dasselbe, nämlich Deutschlands Größe, nur ein wenig anders will. Dasselbe Deutschlands Größe, Mehrung deutscher Souveränität nach innen und außen will, aber ein bisschen anders. Die Rechtsradikalen als politische Konkurrenz wollen dann beispielsweise einer Europäischen Union nur zustimmen, wenn die vollständig unter deutscher Hegemonie steht, ohne Souveränitätseinbußen. Sie wollen, dass im Inland ganz klar, brutal eine neue Ordnung geschaffen wird, in der das Recht des Stärkeren, des Gesunden, des Fleißigen, des Opferbereiten wirklich brutal an den deutschen Menschen exekutiert wird. Deswegen sind sie auch dafür, dass Arbeitsprogramme, arbeitsdienstähnlich, für arbeitslose Deutsche eingerichtet werden, natürlich nur für Deutsche, mit denen man, die Vorschläge der Reps liegen ja da auf dem Tisch, deutsche Souveränitätsmittel, das erinnert dann immer sehr an Autobahnbau, in die Welt gesetzt werden können. Inzwischen ist übrigens auch von den deutschen Nationalen, also den Rechten, die Ökologie als Thema zur Saubererhaltung der deutschen Heimat als durchaus verträglich mit ihrem faschistischen Grundgedanken entdeckt worden. So. Jetzt ist in den letzten Jahren in Deutschland, ich bin sofort Schluss, in den letzten Jahren in Deutschland haben sich, vor allen Dingen Anfang der 90er, die Rechtsradikalen zu dieser politischen Konkurrenz entwickelt. Der Übergang vom rechtsradikalen Straßenkämpfer zur rechtsradikalen politischen Konkurrenz war evident. Überall wurde darüber geredet, ob es die Reps schaffen, ob es die DVU schafft, in die nationalen, kommunalen Parlamente einzuziehen. Deswegen, weil also diese andere Tour, die deutsche Sache voranzubringen, beim deutschen Wahlvolk auf Zustimmung zu stoßen schien, haben die etablierten Demokraten in den letzten Wahlen entschiedener als früher gegen die rechtsextremen Organisationen mobil gemacht. Sie haben deren Parteien für verfassungsfeindlich erklärt und sie damit für nicht wählbar erklärt. Sie haben Abschreckungsurteile gegenüber Faschos erlassen und erklärt, dass Deutschland eigentlich ein Paradies für Ausländer sei. Was wollten sie damit? Sie wollten nicht Deutschland zum Paradies für Ausländer machen, sondern sie wollten damit eine ihnen neu erwachsene politische Konkurrenz loswerden, indem sie denunziert haben. Das ist alles. Es handelt sich also bei der Kampfansage der bürgerlichen Parteien gegenüber den Rechtsextremen nicht um den Kampf von Demokraten gleich gut gegenüber den Verfechtern eines bösen Konzepts. Hier wird kein Systemgegensatz gut demokratisch gleich böse faschistisch ausgetragen, weil das bürgerliche Lager in Wahltagen erfährt, dass auch hier in Deutschland der Rechtsradikalismus parteifähig wird und Wähler an sich bindet. Deswegen greift es in der politischen Konkurrenz zum bekannten Mittel der moralischen, politischen und juristischen Diskreditierung. Dass der Kampf gegen Rechtsextremismus ein Kampf gegen Gewalt, Diskriminierung, Rassismus, Nationalismus, kurz gegen das Böse sei, so wird sonst dargestellt von den demokratischen Parteien, ist eine Lüge. Wehret den Anfängen, rettet die Demokratie, sagt der Block der etablierten Parteien. Er meint sein Parteienmonopol, sein bürgerliches. Er meint also die Leichtigkeit der Politik ohne Konkurrenz, die will er retten. Das ist die ganze Wahrheit über den gegenwärtigen Kampf gegen den Rechtsradikalismus. Der ist allerdings, Schluss, ich bin sofort fertig, lasst mich eben noch den Satz. Der ist allerdings in der letzten Zeit von den bürgerlichen Parteien gewonnen worden. Der ist gewonnen. Das muss man leider, das muss man sagen. Dieses Urteil, der ist gewonnen, ist kein Grund zum Aufatmen. Es ist deswegen kein Grund zum Aufatmen, weil die Politik der Sieger dieselbe Sache bloß anders machen. Deswegen ist es für mich kein Grund zum Aufatmen. Es ist für mich kein Grund zum Aufatmen, weil ich nicht reinfalle auf das Urteil, dass Demokratie eine Ansammlung von schönen Werten ist. Sondern weil ich es für mich nachgewiesen habe, dass es ein Herrschaftssystem ist, eine andere Tour, die Leute daran zu beteiligen, die Sache Deutschlands voranzubringen. Wenn sich also Linke dem Kampf gegen den Rechtsextremismus verschrieben haben, dann machen sie nichts anderes, als dass sie sich parteilich für die eine Sache in eine politische Konkurrenz zwischen zwei bürgerlichen Lagern einschalten. Sie nehmen Partei für eine Seite einer politischen Konkurrenz zwischen zwei Touren Deutschland voranzubringen. Zwischen der rassistisch-völkischen, die als Mittel die militärische Durchsetzung einsetzt, und für die imperialistisch-demokratische, die als Mittel den nicht weniger brutalen Einsatz ökonomischer Mittel, Waffe, D-Mark und so weiter einsetzt. In so einen Streit zwischen Rechtsradikalismus und bürgerlichem Lager mischt man sich als Linker nicht ein. Denn von beiden Varianten nationalistischer Politik, die eben Deutschlands Größe sichern wollen, haben Inländer wie Ausländer nichts Gutes zu erwarten. Das war's. Das ist mein Schluss. Ich kann da nicht mitklopfen, weil ich jetzt erschrecke. Was soll man jetzt einem jungen Menschen, der hier sitzt und studieren will, was soll der denn wählen? Nix. Nein, Sie haben vollkommen richtig Schluss gezogen. Sie erschrecken vor der Konsequenz, die mein Argument nahelegt. Ja, dem Wahlzeug aus den Kampfansagen heißt die Konsequenz. Ja, Machen wir doch jetzt öffentlich. Ich habe links am Leibe erlebt, also ich kann dem gar nicht mitstimmen. Was soll denn der Quatsch? Der muss ja Namen machen. Also für mich ist das, was ich jetzt gesagt habe, die letzten Worte, sind für mich wirklich eine Diffamierung linker Kräfte. Entschuldigung. Demokratischer Kräfte, die ich ehrlich meine. Müssen Sie das sagen? Ja. Aber wie gesagt, Ehrlichkeit schützt vor Torheit. Ja, sicher doch nicht, aber wissen Sie, ich bin links in dem Sinne geschädigt, so kann man es ruhig mal so sagen. Also ich kann dem, was Sie sagen, nichts entnehmen. Dann sollten Sie eigentlich begeistert sein. Jetzt haben Sie die Erklärung für die linke Schädigung von mir geliefert bekommen. Es ist doch zu wissen, was man dagegen tun kann. Und das hat mir beim gefehlt. Ja, natürlich habe ich ja noch gar nicht gesagt. Was ich nicht sage, kann man mir nicht als fehlend unterstellen. Darum geht es. Ja, aber da muss man was gegen tun. Nein, die Voraussetzung für die Kritik des Rechtsradikalismus, nochmal wieder. Das dauert zu lange. Da kann der Rechtsradikalismus nicht noch weiter ausbreiten. Dann ist es schon von uns zu spät, dann sind wir alle. Wenn man nicht drüber nachdenken, kann man Natürlich. Weiß ich, das wird vielleicht in der Sicht krass machen. Also, weiß ich, besser als eigenes Grundwissen hat man ja schon. Ja, man muss ja auch so sehen, was also in der Schule, was in diesem Land passiert. Ja, aber der hat doch eben auch gesagt, dass wir zum Büttel waren. In der normalen. Naja, wenn ich die Uni sage, ich bin ein dann ist es doch gut. Dann steigert das meine Entwicklung. Ich meine, Das macht denn, dass ihr nicht besiegt werdet, wenn ihr links wählt? Gerade ist die Demokratie ein Wiedelkind, was nie aus dem Wiedeln kommt. Das ist für mich klar. Ich kenne die Wiedelfüße. Ist mir alles erinnert. Das Urteil heißt ja nicht links wählen. Aber erkennt doch mal, das haben wir nur alles gehabt. Die historische Chance haben wir noch nicht gehabt. Nein. Das, was ich erzählt habe, das haben wir leider noch nicht gehabt. Wenn wir das nämlich gehabt hätten, würden wir nicht solche Veranstaltungen als Minderheiten hier machen. Solche Veranstaltungen willst du nur mit Leuten machen, die noch nicht belegt sind in dem Sinne. Ja. Also kommen wir mal zur Sache. Stehen in der Tat, also von der Diskussion, wir haben noch ein bisschen Zeit. Erstens, zur These 4. Da habe ich jetzt ja noch einiges auch zu Jugoslawien so gesagt, wie es sich auseinandersortiert. Und natürlich stellt sich danach, wenn wir uns dann einig geworden sind, einigermaßen auch die Frage, was auf der Grundlage dieser Erklärung zu tun ist. Was aus der folgt. Ansonsten kann ich mich dieser Kritik, dieser Was-Tun-Forderung, dieser pur moralischen, höchst unpraktischen, Was tun Forderung nur anschließend. Das Unpraktischste an der Forderung, man muss Praxis machen, liegt darin, dass sie immer zu gleichgültigen Formen der Praxis greift, gleichgültig gegenüber der Erklärung. Und das ist der Tod für das Anliegen, das man eigentlich verfolgen will. Also soll man sich gefälligst auf den anders umgekehrten Standpunkt stellen. Soll man diesen Vorschlaghammer, was tun, den Leuten zurück an den Kopf hauen. Und sagen, vor jeder Frage, was tun, haben wir uns erstmal klar in der Sache zu verschaffen. Und nur aus dieser Klarheit folgt ein bestimmtes Tun. Ja, aber das ist klar. Zum Beispiel, Franz Stutzmann war ein Mitglied der Osterstadt. Er war 1945 verhaftet worden. Der ist immer noch Faschist, sind wir uns einig. Isabegovic war ein Mitglied der SS-Handscharte. Ja. Das sind Dinge, die bekannt sind. Ja. Und ich habe wirklich Probleme damit. Ich bin seit 21 Jahren hier. Sagen Sie mal das Problem, was Sie jetzt haben. Warum deutsche Politik mit Ihnen bündelt? Dass Deutschland wieder in irgendeine Vergangenheit reinstürzt, in der sie schon mal war. Das ist kein Mensch. Nein, das habe ich gerade versucht in These 4 auseinander. Es ist nicht dasselbe. Es ist dasselbe anders. Die gegenwärtigen Parteien machen den Faschismus demokratisch überflüssig. Die erklären durch die Erfolge ihrer imperialistischen Politik den Faschismus, den alten, den traditionellen Faschismus für historisch überholt. Das ist die Schlussthese von mir. Das ist natürlich klar. Das ist klar. Na, wenn das so klar ist, dann ist es so klar. Es gibt doch eine Opposition, Udo Scharping ist eine Witzfigur von der CDU von mir. Nein, es ist keine Witzfigur, sondern ein demokratischer Politiker. Witzfigur ist eine Verharmlosung von diesen Vögeln. Schröder, Osterhaftig, ist ein bisschen kompetenter, finde ich. Und weiß nicht, oder Enkholz. Das hat man ja leider gegen den Gegner. Das ist wirklich so, man sollte mal endlich die Augen aufmachen, was hier passiert. Das ist 13 Jahre cool, das ist wahnsinnig. Aber jetzt ja. Geht es in moralische Bekenntnisse. Frage zu diesen 4 noch, das wir dann mal lang weitermachen. Bitte. Ja, ich wollte an die Schlussfolgerung anknüpfen. Was jetzt ganz klar war, war ja nicht mit der bürgerlichen Lage, dass selber nationalistische Leute zusammenarbeiten, um Faschisten zu bekämpfen. Jetzt ist aber ist zum Beispiel in der praktischen Antifa-Arbeit notwendig, dass wir zum Beispiel, kann ich ein Beispiel bringen, gegen eine NPD-Veranstaltung auch die bürgerliche Mobilität, damit wir einfach genügend Leute zusammenkommen, damit wir überhaupt was auf die Beine stellen, damit wir überhaupt dagegen wollen haben. vorgehen kann, was wir als Linke alleine in der momentanen Zerfallssituation überhaupt sehen Sie, oder siehst du, das trennt uns. Das trennt uns. Ich mache das nicht. Ich mobilisiere nicht gegen eine NPD-Veranstaltung. Ich halte das für einen Nebenkriegsschauplatz. Und ich möchte mir einen Hauptkriegsschauplatz. Die ganze Linke hat sich seit Jahren auf Nebenkriegsschauplätze konzentriert. Und deswegen gerät sie in solche Drangsale, dass sie plötzlich kritisierte demokratische Nationalisten, die sie eigentlich als Bündnispartner haben will, dann doch als Bündnispartner akzeptiert und damit ist eine Botschaft in die Welt setzt, die vielleicht der Einzelne gar nicht haben will. Die Botschaft heißt, unsere Demokratie ist ein Hort gegen den Faschismus. Und gegen dieses Urteil will ich anstinken. Deswegen ist jede Mobilisierung gegen eine NPD-Veranstaltung eine Nicht-Mobilisierung gegen eine CDU-Veranstaltung, gegen eine SPD-Veranstaltung, gegen eine Grüne-Veranstaltung. Das ist ja, was Sie sagen sollten. Sie sollten doch mal sagen, woher dieses kommt. Sie kennen doch jahrelang altes Material. Was ist die Psychologie des Faschismus in diesem Bereich? Und so gesagt, das sind älter als wir beten. So, folgendes. Das ist doch das, was auch heute noch läuft. Sagen Sie, das doch, ist doch erklärlicher. Dass nein, das habe ich, einer, der betroffen ist, zum Handwerk wird und sich, und nehmen wir jetzt mal die jungen Platzköpfe in Deutschland oder die Veranstalter, ich bin darüber auch erschreckt, das kann nicht wahr sein, dass sie dort in Deutschland hoch und runter gepatschert wird, darum geht es bei jedem. So, da müssen Sie doch sagen, warum? Und da sagte er da vorhin am Anfang des Abends irgendwie so, wir sind alles Dumme. So ist es nicht, es ist andersrum. Die Dummen werden am ehesten und besten benutzt, weil sie die Acht-Groschen-Jungs sind, weil sie eher auf die Straße geschmissen werden, als einer, der hier studiert hat oder abiturient ist und. Ja? Und dieser arbeitslos ist, der ist natürlich empfänglich für eine Sache, die heißt, ja, also wenn ich jetzt... Aber das ist jetzt wirklich ein Rückfall. Entschuldigen Sie bitte, das ist ein Rückfall gegen eine Debatte, die wir am Anfang gehabt haben. Ja, aber so können Sie doch sich nicht verständlich machen, wenn Sie hier nur kommen mit Dingen, die jetzt anstehen und für links plädieren, genau dieses Handwerkszeug benutzen die Das ist mein persönliches Schicksal, damit werde ich fertig. Und wenn Sie das nicht erkennen und den Leuten auch nicht deutlich sagen, dann finde ich Sie immer... Nein, das sage ich Ihnen ja nicht. Was ist denn Linken? Wir müssen aber ganz andere Sachen darüber reden. Also ich bin eigentlich wirklich dafür, dass wir an solchen Sachen weitermachen, wie er sie angesprochen hat. Es gab eine Menge berechtigte Kritik, dass wir den Nebenkriegsschauplätzen alles richtig. Aber Sie haben dem jetzt keine Alternative entgegengesetzt. Warum sollte ich denn? Warum soll ich denn eine Alternative entgegensetzen? Der macht stattdessen gar nichts in der Frage. Was? Das ist ein bisschen eine Sudellogik. Also, das Problem kommt doch irgendwie daher, wenn man sagt, wir sind so wenig Linke oder Leute, die an der Weise, die mit Ausländern verfahren wird, zum Beispiel Einwände haben und sagt, da müssen wir uns wohl an Leute wenden, die selber nationalistisch denken, aber die äußerst krassen Auswüchse mit uns kritisieren. Wenn du deine eigene Schwäche zum Ausgangspunkt nimmst, Praxis machen willst, die dann überhaupt nicht mehr den bürgerlichen Staat, der die Ausländerfrage permanent schafft, der im Übrigen ja auch herstellt, dass an der polnischen Grenze täglich Leute saufen, dass im deutschen Knästen sich Menschen das Leben nehmen, weil sie abgeschoben werden, dass die deutschen Wirtschaftsinteressen auf der Welt ja gerade zu so herrlichen Zuständen führen, dass Millionen von Menschen woanders keine andere Chance mehr sehen, als in den Metropolen abzuhauen, weil sie da unten fahren werden. Dann wäre doch die Definition als, wenn man schon so reden, Hauptkriegsschauplatz, die deutsche Regierung schafft Zustände, in denen sowohl Inländer als auch Ausländer in ziemliche Zwangslagen und für sie Unerträglichkeiten gesetzt werden. Also die deutsche Regierung als der zu kritisierende Akteur zu nehmen. Und da kommt man doch offenbar nicht daran vorbei, die positive Stellung zu den ja, zu der Politik, die gemacht wird und die Anerkennung als sie ist notwendig auseinanderzunehmen. Nur so kommt man doch aus dem, dass man eine totale Minderheit ist, heraus. Und du willst immer den Schritt überspringen, indem du sagst, getrennt von der Kritik der schlechten Gründe des Mitmachens, auch von diesen potenziellen Bündnispartnern, die man dann glaubt, gegen die NPD mobilisieren zu können, wo man aber feststellen muss, die haben ganz andere Argumente, wenn sie dann schon da mal mitlaufen. Das, was er erzählt hat, ist eine Ausführung von These 5, die da hinten steht. Diese These 5, das ist nur in Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. These 5, die ich genannt habe, die Kritik des Rechtsradikalismus, ist also ohne Kritik seiner Geburtshelfer des Nationalismus und des Rassismus in der bürgerlichen Gesellschaft nicht zu haben. Diese These 5 hat eine, das müsste deutlich geworden sein, Fortsetzung. Die habe ich nicht hingeschrieben, weil die sollte erst erklärt werden. Die Fortsetzung heißt, und wer begriffen hat, dass auch Rechtsradikalismus und Faschismus Produkt dieses demokratischen Kapitalismus sind, der soll sich doch gleich lieber der Frage zuwenden, was ist mit dem heutigen Kapitalismus, der heutigen Politik der Berufsnationalisten, der deutschen Standortpolitik, der Europäischen Währungsunion und so weiter auf sich hat. Der soll sich gleich gegen den Kapitalismus wenden, statt sich, wie gesagt, auf den Nebenschauplätzen herumzutreiben. Das ist eine logische Konsequenz dieser Politik. Wie die jetzt auszusehen hat, da können wir drüber reden. Zunächst einmal muss ich aber sagen, ich muss erstmal darüber quatschen, wie sie nicht auszusehen hat. Ne? Weil ich werde doch immer aufgefordert, mich an Sachen zu beteiligen, die ich nicht für richtig halte. Einen Satz noch, Angelika. Und wenn ich mich daran nicht beteilige, heißt es immer, du machst keine Politik. Nur weil ich die nicht mache, die ich kritisiere. Ja, was soll ich denn sonst machen? Und der Kritisierten mitmachen, so was Albernes. Und das wird mir regelmäßig anempfohlen. Albern. Aber wenn man davon ausgeht, also das jetzt positiv umzudrehen, was wir kritisieren, dann an die Stelle dessen was anderes zu setzen, sind wir schon auf dem richtigen Weg. Aber dazu gehört, denke ich mir, grundsätzlich eine Kritik an bürgerlicher Gesellschaft und all ihren Erscheinungsformen. Also die ausgestorben ist hierzulande. Lohnarbeit und alles das, was die bürgerliche Gesellschaft ausmacht, die sind schon im Grunde genommen verflechtet in entfremdetes Verhältnis reinpresst, Ausbeutung bis hin zu immer gigantischen Kriegen. Ja? Und ich denke, das ist richtig. Stattdessen, also wir müssen auch eine Perspektive aufzeigen. Also dieses kritische. Hast du doch gerade. Jetzt hast du gerade eine aufgezeigt und machst einen Punkt und sagst, es braucht aber noch eine Perspektive. Sich Klarheit zu verschaffen. Über das, wie dieser Laden hier funktioniert, das ist erstmal die notwendige Perspektive. Alles andere ist doch Quatsch. Ich kann natürlich auch sagen, man muss natürlich den Laden hinwegfegen und sowas. Sowas Idiotisches. Wo ich dazu eine Arbeiterklasse brauche, die was anderes im Kopf hat. Und wo die gesamte Linke nicht mehr weiß, was der Widerspruch zwischen Tauschwert und Gebrauchswert ist. Ist das die Perspektive und sonst nichts. Und wenn wir das nicht machen, die Köpfe heiß reden, und eine falsche Praxis machen, was geht denn dann weiter? Mit einem Unterschied, du hast ein gutes Gewissen. Aber das ist was anderes, ne? Da musst du dich entscheiden, ob du Politik machen willst oder dein gutes Gewissen pflegen willst. Ich werde mich aber sowieso strikt dagegen weigern. Mit der Antifa-Bewegung eine sozusagen taktische Debatte zu führen, die beziehe ich nicht auf Bürgerliche, weil es ist doch überhaupt kein taktisches Verhältnis. Es mag Leute geben, die eine Kritik im Kopf haben und es besser wissen, vielleicht bist du auch so einer, aber die Wahrheit über die Antifa-Bewegung ist doch, dass sie den Demokratie-Idealismus der Bürgerlichen teilt, dass sie selber daran glaubt, vielleicht noch mehr als sie selber. Und deswegen mit denen zusammengearbeitet. Und dann ist es nämlich wieder eine inhaltliche Frage. Wie erklärt man sich eigentlich, dass man hier Bürger ist, was das beinhaltet, dass man auf die Nation festgelegt. Ja, aber man braucht ja nicht auf das nämlich keine Taktik. Man braucht ja nicht real sein. Aber ich denke, wir müssen da jedenfalls auch etwas schlauer vorgehen. Man darf nicht alle gleich sitzen. Man muss wieder auch wirklich unterscheiden. Es gibt ja in der Antifa-Bewegung auch eine Menge Menschen, die aus dem Unbehagen, sie wollen was tun, da reingehen und sich erstmal diese Gedanken so nicht stellen. Und ich denke, man kann schon dann versuchen, auch diese Menschen zum Teil auch zu gewinnen für eine viel radikalere Perspektive und Kritik. Und sollte sich jetzt nicht, indem man dann sagt, also die sind ja sowieso alles Demokraten und wollen im Grunde ja nur das bürgerliche System schützen gegen die rechtsextremen Feinde, dass wir uns da die Möglichkeit nehmen, da etwas Einfluss zu gewinnen. Nein, nehmen wir uns überhaupt nicht, was ist denn so eine Veranstaltung wie die hier? Ich muss dazu mal sagen, das ist absoluter Quatsch. Also die Antifa-Leute, die ich kenne, haben mit bürgerlicher Demokratie überhaupt nicht am Hut. Aber mit Demokratie? Aber warum wählen Sie dann die... Lass ihn doch mal ausreden. Aber ich muss doch auf der anderen Seite... Mir ist ja klar, dass ich einen Kampf gegen die Gesellschaft aufnehmen muss, um dem Faschismus ein gewisses Potenzial zu entziehen. Nämlich Leute, die sowas machen, weil sie sich davon was erhoffen. So. Und das Problem ist doch aber, wenn ich das im Augenblick nicht kann, ja, oder wenn ich muss gleichzeitig diesen Kampf führen, ich muss aber auch den Kampf gegen die Faschisten auf der Straße führen. Weil wo nutzt mir das? Die laufen über die Straße und schlagen mich tot. Darauf läuft das hinaus. Und bevor die das machen, muss ich das auch machen. Ich muss wieder zur selben Zeit tun. Also das ist ja wahrscheinlich auch der falsche Weg. Nein, das muss ich ja natürlich. Da geht man sich in dieselbe Situation wie die. Also, er hat mich mit dem Argument der Notwehr. Also ich kann jetzt, wenn ein Faschist mich umbringen will oder mich liquidieren will oder sonst was mir irgendwas antun will, kann ich nicht sagen, bin ich blöde zurückzuschlagen, damit unterstütze ich doch bloß die bürgerliche Demokratie. Das ist ja klar. Das ist kein Sinn, oder? Ja klar, aber ich meine, es ist doch so, dass ich meine, zum Beispiel Karl Marx hat gesagt, die Waffe des Proletariats ist das Gewehr, die Waffe oder weiß ich was. Wie lange dürfen wir noch? Es gibt auch eine Menge Deutsche, die sagen, was für Mann lieber. Zeit ist um. Gut. 20:30 Uhr. Gut. Wir. Und die Sicht endet, es gibt keine Hausmeister mehr, ich muss abschließen. Ich werde noch 10 Minuten Zeit geben, mehr nicht. Gut, danke schön. Danke. Ja, es ist wohl da weiter, ich muss bei der Hausmeister. Ja, bitte. Ich habe Zeit noch zu fragen. Das ist auch ein Grundfehler, der denke ich, das tut nicht. Also einmal bin ich natürlich überhaupt nicht gegen was Antifaschismus zu retten. So, keine Frage. Aber das ist jetzt nicht noch nicht mal von der theoretischen Arbeitsweise. Nein, Moment. Und zweitens denke ich, eine Fehlannahme, nämlich die, dass wenn wir die Faschisten von der Straße prügeln, dass sie sich immer weiter in die Gesellschaft ausbreiten und irgendein neuer Faschismus bevorsteht. So, das hat er ja eben auch versucht, eben nachgewiesen, dass dem nicht so ist. Dass der Imperialismus, das heißt diese ganz normale Demokratie, dass die den völlig unmöglich macht. Und dass deswegen, auch was du sagst, es ist nicht mehr, das Deutschland von heute ist nicht zu vergleichen mit 1933, 1931. Moment, lass mich dann erzählen. Weil die Ausgangsvoraussetzungen ganz andere sind. Deutschland ist heute Weltmeister im Export, also ganz dick drin im Imperialismus. Das war damals ganz anders. Aber auch in einer tiefen Krise. Deshalb, ich denke, man muss eben auch Krisenanalyse betreiben und auch beobachten, wie das mit den Konjunkturen läuft, ob die Konjunkturen der Zunahme jetzt von Rechtsradikalismus nicht auch damit zu tun haben. Oder wenn man guckt, der Sieg des Faschismus oder die Zunahme der NSDAP ab 1929 hatte auch was mit Wirtschaftskrise zu tun, oder? Ich habe noch alle Gedanken zur Antifa, weil da stecke ich hier in Berlin nicht drin. Also, weil du gesagt hast, die teilen dieses Demokratieideal nicht. Das stimmt, auf der einen Seite sagen sie immer, die bürgerliche Gesellschaft muss gestürzt werden. Aber auf der anderen Seite nehmen sie immer in Kauf, dass sie sagen, bevor der Faschismus kommt, verteidigen wir die demokratische Gesellschaft erstmal mit den demokratischen und fortschrittlichen Kräften gemeinsam. Und das, was der Freck... Weil Demokratie immer noch besser als der Faschismus. Und was der Freck, das war ja eigentlich der Sinn der Veranstaltung, was der Freck mit diesen Lymphthesen nachgewiesen hat, ist, dass es ein Unterschied für die Leute und einen qualitativen Unterschied in dem, was sie vorhaben, was sie bezwecken, nicht gibt. Und dass es deswegen auch keinen Grund für die Antifa-Bewegung gibt, keinen, der uns zu interessieren hat, der uns zu einer Parteinahme verpflichtet. Das ist der Sinn. Ja, aber ich mich schon. Unterschied, ob ich ins KZ muss oder nicht. Siehst du, genau, das ist die Frage. Auf die habe ich schon ganz lange gewartet. Es ist, übrigens, das halte ich jetzt für eine sehr wichtige Sache und fast für ein Schlusswort. Alle Veranstaltungen über dieses Thema, die so ablaufen wie diese hier, mit einer heftigen Diskussion, ich finde es ja vollkommen korrekt und ich finde es auch gut, dass wir so diskutieren und streiten, auch wenn wir uns nicht einig sind. Offenbaren immer einen Streitpunkt, der aber nie zum Thema gemacht wird. Was ist eigentlich von Demokratie zu halten? Meine These heißt, die gesamten Linken unterscheidet vor allen Dingen die Frage, wie man zur Demokratie steht. Ich entdecke in allen linken Kreisen, in denen ich verkehre, und ich werde ja von allen eingeladen, immer nur noch Varianten von Demokratie. Ich sage, Demokratie, ach Gott, wissen wir doch, taugt nichts. Und dann kommt sofort der nächste Schlenker, aber die wahre Demokratie ist sowieso nicht. Die haben sich hier schon wieder das Hintertürchen aufgelassen. Oder sie machen es gleich so, Demokratie natürlich scheiße, aber immerhin besser als Faschismus. Das sind alles falsche Urteile, das sind Betroffenheitsurteile, die mir klar machen, dass die gesamte Debatte innerhalb der Linken endlich mal eine sein muss, die zum Punkt führt. Und dieser Punkt heißt Demokratie. Streiten wir mal über Demokratie. Wenn ihr euch erinnert, als ich neulich hier schon mal war, vom halben Jahr, sowohl in der Veranstaltung mit André Brie, als auch in der Nationalismusveranstaltung, war das der Punkt. Und so geht es mir in jeder Veranstaltung. Also, das ist eine Aufforderung. Dass man sich mal klar darüber überlegt, was ist eigentlich Demokratie? Und ich kann Literaturhinweis machen, den ich für, das ist nicht nur Werbung für irgendeine Zeitschrift, die ich für gut halte, sondern das halte ich für eine schlüssige Erklärung und Kritik von Demokratie. Die schlüssigste, die mir bislang untergekommen ist. Die ist in einem der Gegenstandpunkte, die da vorne auf dem Tisch liegen, abgedruckt. Lest euch das mal durch und überprüft mal, ob das eigentlich die Demokratiekritik ist, von der ihr immer ausgeht. Und überprüft mal, ob sie richtig ist. Und lasst uns mal darüber streiten. Der ganze Streit über Faschismus und so weiter und so fort taugt nichts, wenn wir nicht uns klar darüber sind, dass Demokratie nichts anderes als eine ein bisschen raffiniertere Form der Herrschaft dieses bürgerlichen Ladens ist. Ja, weil es bis jetzt noch nicht die richtige Demokratie gab. Vielleicht. Siehst du das mal? Danke. Danke für die Debatte.